Und wir sind live, alles klar. Dann willkommen zum dieswöchigen Livestream der Weltraumaffen. Und ich möchte diese Woche mit etwas beginnen, das das Niveau etwas höher setzt, damit wir dann im Laufe unseres Streams schön in Limbo drunter tanzen können. Und zwar möchte ich folgendes Gedicht dem türkischen Präsidenten Erdogan widmen. Ich beginne. Erdogan, der Dönermann, will den Kopf von Böhmermann. Klein und feige, wie er ist, greift er dafür zu einer List. Hält Migranten auf am Zaun, kann dafür auf Deutschland bauen. Merkel, ohne Kommentar, bückt sich tief für Erdogan. Nimmt des Sultans Schwanz mit Würde für die Einwanderungshürde. Großes Ego, kleiner Mann, das ist unser Erdogan. Wahlbetrug und Twitter-Sperre, Schützen des Idioten Ehre. Steck den Kopf ruhig in den Sand, dünnhäutiger Erdogan. Die Wahrheit findet einen Weg und zieht dich, Kaspar, durch den Dreck. Ja, das war, es hat sich gereimt. Es hat sich gereimt. Ich habe es 5 Minuten vorm Streambeginn geschrieben. Ja. Es war also noch, ja, Ich es weiß ist aber nicht, ob außen. du dafür Danke. eine publikumswirksame Klage an den Hals kriegst. Ach, darauf habe ich es gar nicht angelegt. Ja. Ach, darauf habt ihr es Ich, doch alle angelegt, ihr ja, ich mache Mädchen. einfach, was alle machen, weil, ne, so bin ich eben. So, ja, was haben wir denn eigentlich sonst noch für Themen diese Woche? Also, Social Autopsy hatten wir gerade vorm Stream kurz besprochen. Updates zu Böhmermann gab es, glaube ich, auch. Hast du gesagt, Caps Lock, Chris? Und ja, ich weiß nicht, hatten wir eigentlich schon über Jessica Valenti und den Guardian gesprochen und deren neue Kampagne zum Ausbau der Echokammer? Also ich habe es nur am Rande mitgekriegt. Ich habe den Valenti-Artikel gelesen und gelacht. Und ja, viel Ja. mehr habe ich mich damit nicht beschäftigt. Aber du warst da ja auch in einem Stream bei Kraut und Tee, ne? Ja, das ist nicht ganz so ausgegangen, wie ich mir das gedacht habe, weil ich bin da mit Ralph Retort aneinander geraten und dann war er sauer und ich sauer und ich war irgendwie gemutet und dann, ja. Sowas aber. Tut mir leid. Ich bin manchmal ein bisschen so heißblütig so, ja, und da, ja. Aber wir haben das geklärt. Ich würde sagen, wir sind jetzt auf Wie dem wenn auch. neutralen. Ja, schon, würde ich Ihr seid sagen. kurz rausgegangen und. Genau. Dann habe ich ihm seinen dicken Bauch über den Kopf gezogen, er hat nichts mehr gesehen und dann war das Thema erledigt. Okay, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß ein bisschen was über Social Autopsy und würde dann einfach mal damit anfangen, falls es okay ist. Ja. Okay. Und zwar, ja, Social Autopsy, was ist denn das überhaupt? Das klingt ja schon ziemlich gefährlich, eine Autopsie. Ja, nimmt man eigentlich an einer Leiche vor oder so, ja, um herauszufinden, woran sie gestorben ist. In diesem Fall handelt es sich aber um eine Gruppe von Frauen, die eine Bibliothek, nein, eine Datenbank anfertigen möchten über Online-Harasser. Und so wie das für die Leute klingt, so ist es dann auch. Also, das Ganze ist relativ einseitig. Jeder kann quasi dort einen Eintrag beantragen. Angeblich wird das Ganze geprüft oder wurde geprüft, muss ich jetzt eigentlich schon sagen, weil es hat sich mittlerweile wieder erledigt, aber dazu komme ich später. Jeder kann einen Eintrag einreichen und das hat teilweise sehr lustige Ergebnisse gebracht, weil es dann zum Beispiel irgendwelche Anime-Avatare da aufgetaucht sind und so. Ich habe zu Spaß und Testzwecken einfach mal Randy Harper, unseren Serial Abuser, dort gemeldet. Und auch gleich eine Bestätigungsmail gekriegt, dass sich freudig um diesen Eintrag gekümmert wird. Ja, wie ihr schon sehen könnt, das Ganze hat sich mittlerweile eigentlich schon erledigt. Die Finanzierung wurde ausgesetzt, weil das ganze Projekt vor dem Abschluss quasi ja, von Kickstarter abgewürgt wurde. Die bösen Gamergater, die von diesen Damen retweetet wurden, waren es diesmal aber wohl nicht, sondern die Clique um Zoe Quinn. Ja, Ach was. und wenn man sich dann überlegt, irgendwie, Zoe Quinn, wer war das nochmal? Ach ja, das ist ja die, die zuletzt in den Schlagzeilen war wegen ihrer komischen OAP, ja, dieser Online Abuse Prevention Initiative. Und ja, Schelm, wer dabei Böses denkt und glaubt irgendwie, es handelt sich dabei um das Ausschalten eines Konkurrenten. Muss es aber nicht zwangsläufig, weil ich habe mir diese da ein bisschen näher angeguckt und da teilweise auch von fachkundigen Leuten noch so ein paar Kommentare gelesen, die dann zum Beispiel sagen, dass das Ganze auf einem WordPress-Blog aufgezogen wurde und da das Cachet rappelvoll war nach kurzer Zeit, also richtig unprofessionell, weil WordPress ist immer nicht für, also wenn man es nicht mit anderen mit anderen Funktionen verbindet, ist es nun mal nicht dafür ausgelegt, große Datenmengen zu managen. Was bei dem Anlegen einer Datenbank und dem, ja, ich sag mal, sehr hochgesteckten Ziel von 150.000 Leuten zum Anfang, die sie da haben wollten, ja, eigentlich möglich ist. Also auch nach meiner Erfahrung nicht. Wenn ich Webseiten mit WordPress einstelle oder so, sind es meistens nur so kleinere Geschichten. Mir würde es auch nie im Traum einfallen, da irgendwelche riesigen Daten mit verarbeiten zu wollen. Da gibt's andere Möglichkeiten, die sind viel effektiver. Ja, auf jeden Fall wurde da so, sag ich mal, das technische Wissen der Damen kritisiert und auch der Twitter-Account von denen hat sich sehr merkwürdig verhalten. Da waren dann irgendwelche komischen Tweets dabei, die da mal so ganz random Gamergate getaggt haben. Ja, es ist ja in der Vergangenheit öfters mal vorgekommen, dass so Leute wie diese Crowley, falls ihr euch noch erinnert, die hat ja dann immer mal wieder hinterm Blockbot auf Gamergate gesniped, um halt Aufmerksamkeit zu kriegen und die Victim-Bugs einzufahren. Ja, aus keinem anderen Grund hat die das gemacht. Das kann mir keiner erzählen, dass sie damit Gamergate kritisieren wollte. Sie wollte provozieren und die Trolle auf sich aufmerksam machen, damit sie sagen können, ich wurde harassed. Und so kam mir das am Anfang nun mal auch bei Social Autopsy vor. Ja. Dann aber wurde der mexikanische Fettsack Izzy Galvez auf sie aufmerksam wohl und hat dann irgendwie mit der Zoe Quinn zusammen eine Kampagne gestartet, eine Gegenkampagne war das, glaube ich. Also hat dazu aufgefordert, diesen Kickstarter als Scam zu melden und wahrscheinlich wurde der deswegen auch aufgehalten, weiß man nicht genau, ja. Super geil. Das ist kein Ja. Con, das ist ein Scam. Wir Ja. müssen beenden. Ja. Bitte Unterschiede machen. Ich hatte da irgendwo noch ein paar Tweets von denen, da habe ich einen Screenshot gemacht. Ja, genau, Social Autopsy schreiben dann halt auch noch irgendwie, ja, niemand von Gamergate hat so ein Takedown-Piece geschrieben, ja, also halt eben einen Artikel geschrieben, wo sie halt dazu aufgefordert haben, die zu melden. Das war Randy Lee Harper. Niemand von Gamergate hat mich kontaktiert. Das war Zoe Quinn. Und Zoe Quinn, also im Englischen schreiben sie: No one from Gamergate cried begging me to take my site down. Zoe Quinn did. Also quasi Zoe Quinn hätte sie angeschrieben und darum gefleht, dass halt eben die Seite da offline genommen wird. Total wirr, das Ganze irgendwo, ja. Und ja, klar, irgendwo hat es schon so einen Scam-Charakter. Aufmerksam bin ich jetzt erst dadurch geworden, weil das Ganze halt natürlich auch so, ja, das kann man nicht anders sagen, ist halt Docs, ne? Ich meine, die wollen eine Datenbank anfertigen, mit den Daten irgendwelcher Leute, die von irgendwem da eingesendet werden können, ohne Kontext, ne? Kann ja zum Beispiel sein, dass sich einer provoziert und dann schreibst du, verpiss dich, du Arschloch, ja, und dann wird nur dieser Tweet irgendwie als Beweis genommen und schon bist in so einer Datenbank, ne? Und die hätte dann auch so eine schöne Suchfunktion gehabt, dass man dich dann da auch findet. Ne? Ja, Der also. WordPress-Blog schnell genug ist. Ja, Naja, ist schon was? klar. Also die ganze Nummer, die mutet sehr komisch an. Und ich weiß Ja. nicht, ob das jetzt wirklich die dagegen vorgegangen sind oder ob die das jetzt nur behauptet haben, um dann irgendwie sagen zu können, hier, wir sind die Opfer von euch oder so. Ja, eben, also ich weiß gar nicht, was man Aber auf denen der da anderen glauben Seite kann ich kann. mir schon vorstellen, dass wenn jetzt so die neue Inquisition quasi, also ist ja nicht genug Platz für mehrere von diesen Datenbanken, weil jetzt stell dir mal vor, in der einen Datenbank stehen Leute von der anderen Datenbank. Und das könnte ich mir da halt gut vorstellen, dass sie das dann gleich so quasi machen, ne? Also gleich in die einen Datenbank die Leute von der anderen Datenbank eintragen, damit sie dann da keinen Konkurrent mehr haben. Also die Leute Ja. jetzt, die dafür verantwortlich sind, dann zu sagen, so, ja, hier, den könnt ihr nicht zuhören, das sind ja selber alles Harasser und dann dreht sich das alles so im Kreis. Ja. Ja, Weil weiß man nicht. Also ich meine, ich Endes, weiß, ne? dass viele Leuten geht ja schon dieses Deep Freeze tierisch auf die Eier. Und ich meine, wir kennen ja alle Gamergate und deren Potenzial. Ja, die hätten auf jeden Fall, weiß der Teufel, wie viele Einträge da in diese Datenbank reingemacht. Einfach auch, weil es lustig ist. Ja, ich meine, Das ist halt auch eine Humorsache in einem gewissen Maße. Was aber dann auch wieder zeigt, dass das Ganze auf jeden Fall so ein Missbrauchspotenzial hat, ne? Ja, Schwarmdummheit, ne? Ja. Deswegen gibt es ja auch immer noch für das Beurteilen von irgendwelchen Leuten irgendwelche vernünftigen Gerichte mit Leuten, die das gelernt haben und einfachen Leuten aus dem Volk und nicht mit Internetpranger und anonym und ja, mit anonymen Anklägern quasi dann da irgendwie gesagt wird, der und der ist das und das schuld und dass dann alle hinlaufen und sagen, ja, dann behandeln wir den jetzt so, als wäre er da schuld oder so. Aber egal, wie viel sich die Leute das wünschen, dass das so wäre, ist das ja gerade der Punkt, den wir halt nicht haben wollen. Ja, also ich wollte jetzt noch mal ein bisschen gucken, so, ob es da mittlerweile hier was Neues gibt. Deren Seite ist mittlerweile offline. Socialautopsy.com, Service unavailable. Und ich denke mal, wenn ich jetzt bei denen auf den Twitter gucke, wird es auch nichts mehr geben. Ja, es wird vor allem halt programmiert. Es muss vor allem auch den Leuten bei Gamergate klar sein, dass diese Candace kein Verbündeter ist. Also in dem Fall gilt nicht der Feind meines Feindes ist mein Freund. Weil diese Social Autopsy-Scheiße genauso schlimm ist wie Quinn oder Harpers Bemühungen, das Internet zu zensieren. Das sind ja, also die können sich gern wegen mir gegenseitig fressen, aber deswegen finde ich die Idee von Social Autopsy nicht für einen Pfennig besser. Und ja. Ich bin nicht so sicher, dass das alle Gamergater auch so sehen und verstehen, weil oft wird er da gerne auf den Zug aufgesprungen, wenn er nur irgendwie über die richtigen Leute drüber fährt. Ne? Ja. Ja, so nach dem Motto, wie du schon gesagt hast, so die Feinde meines Feindes, ne? Und dann, weil teilweise ist man ja schon so drauf, dass man immer diese Namen nur hört, sich dann so denkt, so, okay, die haben jetzt da Probleme mit jemand anders, das ist dann. Ja, ist dann besser oder so. Das ist nicht so leicht, aber ja, ist schon richtig. Also prinzipiell, also dass die Quinn und so da große Probleme jetzt mit haben, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil die haben ja jetzt so einiges an Reputation sich da schon aufgebaut und Reichweite erreicht, wo man ja immer wieder erstaunt ist. Also ich sage nur alleine die Tatsache, dass die Quinn da jetzt eigentlich überall in den gesamten westlichen Medien in einem Atemzug immer genannt werden muss mit irgendwas, was irgendwie mit Online-Harassment, mit Online-Harassment zu tun hat und da auch bei diesen Safer Internet Day-Ding da jetzt irgendwie vorspricht dieses Jahr, wo die da so ein extra Panel kriegt und so und das alles mit ihrer Betrugsnummer, die öffentlich passiert ist, wo jeder, der da mal ein bisschen nachguckt und sich nicht abschrecken lässt von dem ganzen Kram, das nachvollziehen kann, ne? Was für eine Lügentante die Frau ist. Und ja, dass dann einer, der da noch weitergehen will und da sowas so eine Plattform aufbaut und sagt so, ja, euer Kram hat ja alles nichts gebracht, was man ja auch immer bringen kann. Ne? Du kannst so auch sofort diskreditieren in dem Fall, dass du sagst so, ja, hier, wir machen es jetzt richtig. Das ist ja gerade bei den Ideologen sowieso mal so eine präferierte Methode, weil man, das ist ja nie verkehrt, ne, was man macht, das habe ich ja auch schon öfter hier gesagt, so, man muss da einfach nur einen draufsetzen und dann läuft das schon, ne? So kann man das immer hindrehen, so nach dem Motto, nee, dass das jetzt nicht funktioniert, heißt ja nicht, dass das falsch war, sondern wir haben es halt nur noch nicht richtig gemacht. Und jetzt machen wir ja einfach Social Autopsy und dann stellen wir die Leute hier an Pranger und dann wird das schon endlich mal funktionieren mit dem Anti-Harassment. Oh Gott, ja. Ach, furchtbar einfach, das Ganze, diese ganzen Daten und sowas, also alleine auch von einem Datenschützerstandpunkt aus, ne? Ich sage mal so, weißt du, Anonymität ist ein Helfer der Meinungsfreiheit, ich habe es wahrscheinlich im Stream auch schon öfters mal gesagt, und da Leute an so einen Online-Pranger zu stellen wegen irgendwelchen Sachen, die auch aus dem Kontext gerissen können, ist das der absolut falsche Ansatz, um gegen Online-Harassment vorzugehen. Naja, ja, keine Ahnung, die deutschen üblichen Verdächtigen träumen ja auch von solchen Lösungen. Ja, natürlich, die Endlösung für Online-Harassment. Über Laser-Sushi etc. pp. Ja. Haben die ja alle schon ihrem Traum Ausdruck gegeben, sie hätten gerne ein Register von all diesen bösen, rechten, Nazi-Antifeministen, Gender-Hassern. Ja, Es ist natürlich, also für sie sieht das immer total super aus, bis sie mit ihrer Hassfresse selber auf so einer Liste landen. Ja. Naja, in Und Deutschland, das ist ja hier, ich in glaube. Deutschland brauchen sie sich ja keine Sorgen machen. Ja. Also da kannst du ja direkt gucken, solche Connections, wie die Herrschaften, Damen und Herren, hauptsächlich Damen hier zur Politik haben, und Stiftungsgelder einsacken und sich mit den Logos von irgendwelchen Ministerien brüsten können. Also da können sie ja anderswo nur von träumen. Ne? Ja, der Ja. Don Alfonso hat einen tollen Artikel dazu geschrieben, diese Woche. Lügenminister Maas und seine willigen Helfer, nee, Verbotsminister Maas und seine willigen Helferinnen. Sehr empfehlenswert auf dem FAZ-Blog. Ja. Ich habe es nicht gelesen, darf ich raten, worum es geht? Lügenminister Ja, dass er halt quasi die Maas. feministische Clique dazu ausnutzt, um hier schön rumzensieren zu können. Ja, dass sie sich halt gegenseitig zu neuen Höchstleistungen antreiben auch. Also je nachdem, wer gerade den Ball hat, der rennt nach vorne und denkt sich eine neue, völlig wahnsinnige Nummer aus, wie halt das Verbot sexistischer Werbung, diesen ganzen Kack. Das ist eh so dämlich. Ich meine, überleg doch mal, ja, wie zum Teufel willst du dann zum Beispiel für Bikinis werben, für Parfüm, die ganzen Sachen, Naja, Make-up und sowas Hauptsache, die alles, ja? Frauen Das lächeln kommt. nicht grundlos, Ja, darf nicht lächeln. Frauen haben gar keinen Spaß. Frauen dürfen auch nicht sexy sein. Frauen möchten sich auch nicht sexy fühlen, ne? Deswegen gibt es ja auch Nee. kein Make-up und so. Das ist so ein Unsinn wieder, ja. Grundlos lächeln. Ja, Das ist auch grundlos der deutsche lächeln. Spruch. Ja, das Weil. ist. Es gibt ja keine Frau, die sich freut, wenn sie einen hübschen Mann sieht. Gibt's nicht, existiert nicht, ne? Nee, Oder wenn sie Frauen. einen netten Hund sieht oder Ja, genau. Regenbogen oder was weiß ich. Oder wenn sie endlich gemerkt hat, dass sie lesbisch ist und. Ja. Oh Mann, ey, ja. Das ist Mein Gott, mein wieder ganzes so. Leben lang habe ich auf Muschi gewartet. Und es wird wieder alles so hingedreht, so nach dem Motto, das sei doch wohl selbstverständlich und Sexismus und Benachteiligung und Das tralala, ist wenn da Unsinn. irgendwo Werbung gemacht wird. Und da muss man natürlich auch noch wissen, dass viele von diesen Leuten da irgendwie aus so einer marxistischen Ecke da irgendwie kommen und dann meinen, das ist alles sowieso alles böse, was da Kapitalismus, oh mein Gott, jemand verkauft etwas mit Frauen, wobei es mir eigentlich immer so geht. Wenn ich irgend so eine Werbung sehe, wo da wo man quasi nichts anderes feststellt, außer hier ist eine Frau, dann verleitet mich das eigentlich eher dazu nachzugucken, was ist das Produkt dahinter oder so, um dann zu wissen, dass ich die eher meide, weil wenn nicht wegen dem Sexismus, sondern wenn ich jetzt quasi mein Produkt, meine Dienstleistung oder was auch immer da beworben wird, so wenig Eigenschaften hat, die dafür sprechen würden, dass man sich quasi nur darauf beschränken muss, dann gehen da bei mir eigentlich alle Alarmsirenen an. Ne? Also das ist dann, und es ist ja auch, also ich habe ja auch mal in der Werbung gearbeitet und so eine Austauschbarkeit ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass man ja irgendwie individuell sein muss, damit die Leute überhaupt das Rallen quasi, was ist der Unterschied zwischen meinem Produkt und dem anderen, weil häufig sind halt viele Sachen sind halt komplett gleich. Ne? Also zum Beispiel Benzin oder so, ne? Wo ich jetzt irgendwo tanken gehe, ist im Prinzip egal, Hauptsache es ist günstig, ne? Und so ein Zeug. Und das ist natürlich von Branche zu Branche schon ein bisschen verschieden, aber gerade wenn ich da einfach nur hier ist eine Frau irgendwie mir drauf klebe, dann ist das ja auch nicht gerade sehr sehr individuell, ne? Das kann man vielleicht machen mit irgendwelchen Prominenten oder so, wo man sich auch an das Gesicht direkt erinnert, aber so generell mit also irgendwelchen schönen Frauen, da ist ja im Prinzip auch eins wie das andere und dann irgendwie so ein bisschen Grundrauschen, ne? Also es gibt schon gute Parfümerlei, Gründe ja, genau. auch ja nicht so eine Werbung zu machen, die jetzt nichts mit moralischen Bedenken irgendwie zu tun haben, ne? Und es macht ja auch nicht jeder so eine Werbung. Also, ich sag mal, in der Zeit, wo ich in der Werbeagentur gearbeitet habe, da hatten wir das, glaube ich, einmal, dass einer irgendwie gemeint hat, ich will da unbedingt eine Frau drauf haben auf meinem Kram und die soll bitte so nackt wie möglich sein. Und das war irgendwie so einer, der irgendwie so ein LKW-Schuttkram von A nach B gekatert, so ein Logistikunternehmen für irgendwelchen Abfall. Ne, also, ja. Ist dann da der Aha-Effekt, dass man sich das anguckt und denkt, was hat denn jetzt die Frau damit zu tun oder wie? Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, der Typ war halt so ein bisschen besonders, sagen wir es mal so. Es war halt schon so ein ziemlicher Prollheini. Und ja, also die meiste Zeit macht man sich irgendwie Gedanken, wie man halt das Produkt so hinstellen kann oder die Dienstleistung oder was auch immer, dass es halt nicht irgendwie untergeht, ne? So im allgemeinen Gerausche. Und ja, also das ist halt, so wie die sich das immer denken, dass da alle nur irgendwie sitzen und meinen, so, ja, hier, wir machen jetzt auf jeden Fall eine Frau drauf und die müssen wir so und so inszenieren, weil ansonsten. Ja, das muss so und so sexuell, diese sexuelle Implikation muss dann da entstehen und so ein Scheiß. Ja, und also das mit dem Lächeln, da werden sie sicherlich mit viel mehr Treffer landen, weil das ist halt hauptsächlich auch so das Ding, wenn du irgendwie sympathisch rüberkommen willst oder so, ja, dann irgendwie nettes, freundliches Frauengesicht, das bringt da schon mal viel, ne? Ja, Also auf jeden klar. Fall mehr als ja, also da können sich eigentlich auch die meisten Leute mit anfreunden, wie man ja auch weiß aus den also es gibt ja diese konsumentenpsychologischen Sachen, wo die Leute sich das da anschauen, worauf die Menschen positiv reagieren. Und ja, da ist also quer durch alle Demografien freuen sich eigentlich alle, wenn sie irgendwo eine freundliche Frau sehen, also Männer und Frauen und überhaupt, ne? Ja, muss man sich mal die Stockfotografie angucken, ne? Ja, eben, klar. Also ich habe da ja auch Stunden mit verbracht, da irgendwelche Bilder rauszusuchen für alle möglichen Themen und Sachen. Was? Sorry. Brauchst du Aufmerksamkeit, hä? Ja, klar, sicher. Oh Gott, diese Kataloge voll mit lächelnden und wahnsinnig lustige Grimassen schneidenden Menschen. Ich kenne das auch noch gut. Aber klar, ich meine, wenn du ein Produkt verkaufen möchtest, dann machst du das nun mal mit einem lächelnden Menschen und nicht mit einer, der so richtig mies reinguckt und so. Was ist denn da? Ja, eben. Oder neutral guckt. Sagen wir mal neutral, weil neutral geht einfach runter. Ja. Naja. Dann kommt es natürlich auch auf das Produkt an. Ich habe letztens diese komische Magnum-Werbung gesehen, wo dann irgendwie die ganzen Weiber in den Magnum, ins Magnum reinbausten, als würden sie, weiß ich nicht, ja. Ja, Naja, eben, du weißt, was ja, ich meine, ne? teilweise, Ja, da und dann denkt man dachte sich dann halt auch so, ja, ich meine, aber ne. soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen, was mich da am meisten gestört hat? Ich meine, vielleicht sehe ich das auch nur durch meine Webdesigner-Linse, aber was mich da am meisten gestört hat, war nicht, dass da irgendwie eine Frau am Eis lutscht wie am Schwengel eines Typen, sondern ganz einfach, ich saß davor und dachte mir, was zum Teufel hat denn das noch mit dem Produkt zu tun? Ja? Das habe ich so oft in letzter Zeit, wenn ich mir Werbung angucke, weil alle möchten möglichst crazy sein und möglichst auffallen und so, ja. Und ich meine, bei der Hornbach-Werbung ist es noch relativ witzig, aber dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel, kennst du doch auch Zalando und diese ganzen Geschichten, wo dann einfach nur irgendwie eine Frau so zwinkert und dann hört man, Zalando.de und das war's, ja. Und da erfährst du nicht, dass du auf Zalando Klamotten kaufen kannst oder Schuhe oder irgendwas, ja. Und ich vermisse es echt. Informierende Werbung gibt es fast gar nicht mehr, ja. Sie baden gerade ihre Hände drin. Ja. Ja, das ist schon richtig. Foto Also, dass das jetzt nicht alles hohe Kunst ist, was man irgendwie Ja. produzieren kann, Aber das stört mich. Die versuchen das ist schon irgendwie klar, alle aber so, weiß ich nicht, ja. ja, Auch eine also, Parfümwerbung. Ja. Jedes Mal dasselbe. es ist halt eben auch schon alleine halt schon lustig, dass wir da jetzt Moraldiskussionen drüber führen, weil, also, es ist ja seit Jahren eigentlich schon, läuft das ja schon, ne? Also ich meine, wie lange gibt es diese ganze Reklame, dieses ganze Zeug schon? Das ist ja Ja, jetzt nicht schon. neu. Und Eben. jetzt irgendwie um die Gegend zu kommen und zu sagen, es ist schlecht für Frauen, Ja. ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Worauf Klar. basiert das, ne? Also das ist dann wahrscheinlich eher so ein, es wäre doch eigentlich wahrscheinlich viel, viel besser, wenn es anders wäre oder so. Oder wahrscheinlich würden sie dann irgendwie behaupten, dass das ja in letzter Zeit zugenommen hätte oder so. Also jetzt nicht die Frauen, sondern Epidemisch. Ja. die Werber, Eine sondern. Epidemie und wir müssen es jetzt stoppen und es ist ein großes Problem und es ist problematisch, es ist gesellschaftlich relevant und das hat schon immer gegeben. Ja, und Ja. ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass es, also früher, Also ich habe ja jetzt auch schon eine Weile kein Fernsehen mehr geguckt, aber wenn ich mal die letzte Zeit, als ich noch Fernsehen geguckt habe, vergleiche mit ja, irgendwie in 90ern oder so, habe ich das Gefühl, dass früher gerade in der Fernsehwerbung eigentlich viel mehr Titten drin waren als heutzutage. Eigentlich gar nicht mehr mittlerweile. Also, Ja, vor allem, was mir auch mal aufgefallen ist, ist so, weil die in Werbung Deutschland. nach 12 Uhr ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Das gab es ja mal in den 90ern, pünktlich um 0 Uhr, erstmal 15 Minuten Werbeblock mit 190 Nummern, ja. Und das gibt es ja zum Glück heutzutage nicht mehr so, ja. Was gibt's da? Werbung für irgendwelche Cam-Whores oder wie man die nennt, weiß ich nicht. Aber es ist nicht mehr so mega krass. Okay. Ja, also ich meine, in Deutschland sind wir da ja auch noch eigentlich relativ unverklemmt zumindest mal gewesen im Vergleich zu anderen Ländern und jetzt auch zu anderen europäischen Ländern. Und eigentlich ist das ja auch der Witz an der ganzen Nummer, das hatten ja auch mehrere Leute jetzt die Woche über geschrieben, dass ja eigentlich diese ganze 68er-Bewegung und die Linken quasi in Deutschland früher immer geschrien haben, dass alles irgendwie offener sein muss und dass man sich doch nicht verstecken braucht hier mit Körpern und so. Und ja, jetzt Eben, sind das das ist halt nur wieder Slut-Shaming, was sie da machen, oder? die gleiche Richtung von Leuten, aber halt eben diese neue Regressiven, die da auch den Islam toll finden und alles Mögliche. Ja. Und die sind jetzt halt der Meinung, dass man da keine Haut mehr braucht und noch nicht mal mehr lächeln und weiß der Teufel nicht, was ist. Ja, vor allem das auch, ich verstehe gar nicht, wie man das in ein Gesetz gießen will, Tut mir leid. wie man das klar genug umreißen will, dass dann irgendwie auch, also was ist dann überhaupt noch möglich in der Werbung und was, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit ein paar einfachen Sachen wie es dürfen keine Frauen grundlos lächeln oder so gegessen ist. Nee. Da Das gibt wird es ein einfach der. ewiges Hin und Her um Interpretationen und weil das grundlos lächeln, wie willst du das denn feststellen, dass das grundlos ist? Ja. Wie gesagt, ja, die Frau hat Ja, gerade ganz einen einfach, süßen weißt du, dann kleinen hast du so Hoden eine. gesehen. Ne? Also habe ich sie Ja. in dem Moment fotografiert. Das ist kein grundloses Vor Lächeln. allem, ich meine jetzt mal ohne Witz, wenn du dann so eine humorlose Feministin sitzen hast und so, ja, die entscheidet doch bei jedem verdammten Werbeclip, ja, das ist jetzt grundlos, ich kann das nicht nachvollziehen, ja. Wer bestimmt denn dann, dass es grundlos ist? Da hast du schon recht, das ist eine sehr wichtige Frage. Gibt es demnächst noch Werbung mit Frauen, die auf ihre Handys starren, wo gerade der Blockknopf irgendwie rot leuchtet oder so? Und das dann einen Grund hat mit dem Lächeln. Wir haben alle dann nur noch Brillen und Ich rote meine, das ist, Haare und. wir reden jetzt zwar über Werbung, aber das ist ja auch eine sehr kreative Branche und ab einem bestimmten Punkt, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen mit der Parfümwerbung, ja, die mit so selber ein bisschen Dorn im Auge sind, weil die nicht über das Produkt informieren, aber was willst du auch groß über Parfüm sagen? Riecht voll gut. Kauf's deiner Freundin oder so, ja. Naja, auf jeden Fall, es ist eine kreative Branche und dann wird dann teilweise auch ein bisschen die künstlerische Freiheit wieder eingeschränkt, einfach, ja. Durch so eine regressive Betrachtungsweise, ne? Ich meine, ich weiß auch gar nicht mehr. Du guckst ins Fernsehen, mittags 12 Uhr, irgendein Bericht über Tittenvergrößerung und dann hast du irgendwie so eine 12-jährige, Quatsch, 20-jährige Mindy, die da ihre Silizitzen in die Kamera hält und das ist dann okay, weil es irgendwie dokumentarisch und dann hast du aber eine Werbung wie dieses Magnum-Ding und das ist sexistisch und so und ich weiß nicht, keine Ahnung, ey. Sitzt du dann den ganzen Tag nur noch mit der Checkliste vorm Fernsehen und guckst dann irgendwie, welche Regeln erfüllt werden, welche nicht oder was? Ich verstehe diese Leute einfach nicht, echt mal. Ja, also wahrscheinlich ja, lässt sich das Problem da insofern lösen. Wir geben einfach der Amadeo-Antonio-Stiftung ein bisschen mehr Geld. Die stellen da so Ja. eine Taskforce ein und die kümmern sich dann darum. Und wenn Ja, man nee, warte, dann. wenn wir der das Geld geben, dann finden die bestimmt bald raus, dass es das alles gar nicht so schlimm ist. Vor Monaten. Ja, oder Wir brauchen da so ein Peer Review, fordern macht das mal einfach eine für uns. Männerquote. Es müssen demnächst Ja. einfach auf allen Plakaten grundlos lächelnde Männer abgebildet werden, wenn man keine grundlos lächelnden Frauen hat. Das war das Problem auch gelöst. Da stört sich dann keiner dran, dass es das sexistisch ist und Dann sehen die mal, wie das aussieht, wenn man zufrieden ist. Ein paar von denen haben das wahrscheinlich ihr Leben lang noch nicht gesehen. Ach, ich bin gerade voll abgelenkt, sorry, mein Hund, der will die ganze Zeit rein und raus, der macht mich wahnsinnig. Okay, wo waren wir denn jetzt gerade nochmal, Amateur? Wir waren bei der Werbung immer noch. Bei der Werbung, genau. Also was ich gerne in solchen Zusammenhängen empfehle, ist der Film 3990. Das ist ein französischer, den habe ich, glaube ich, sogar vor Jahren mal gesehen. Über die Werbebranche mit dem Jean Dujardin. Den kann ich nur empfehlen. Da geht es viel um solche Klischees und gerade auch um diesen Widerspruch zwischen den Leuten, die kreativ sein wollen. Geht es um Joghurt-Werbung. Und die wollen dann ein super kreatives Ding draus machen, weil das angeblich dieses Joghurt halt auch die Gehirnleistung steigert, dass sie da bewerben. Und die haben sich voll den lustigen Spot ausgedacht und der Typ von der Firma sagt einfach, nee, ich hatte mir eher gedacht, irgendwie so eine Frau im Ballett-Tütü und dazu dann irgendwie unser Joghurt und so. Also es ist so ein bisschen auch so Satire einfach auf die Werbung, aber es zeigt halt auch ganz viele Abläufe, die, glaube ich, so wirklich stattfinden. Ja, sehr, klar, sicher. Sehr, die vollgekoksten Werbeheinis, die sich die verrücktesten Scheiße ausdenken und am Ende, ach nee, ich will jetzt nicht spoilern. Ja, aber wie gesagt, super Film, kann ich nur empfehlen. 39,90. Ja, das ist mit dem kreativen Prozess ist manchmal echt eine merkwürdige Sache. Aber nochmal um auf diese Social Autopsy-Geschichte, weil irgendwie waren wir da ja noch nicht ganz zum Kern vorgedrungen. Es war doch jetzt so, dass diese Gründerin da von Social Autopsy nicht nur sagt, die haben versucht, also Quinn und Harper haben versucht, das Projekt zu torpedieren, sondern die hat ja auch gesagt, dass Quinn und Harper das angeblich mit Bots etc. auch orchestrieren. Also sie wirft denen ja vor, dass sie sich selber praktisch harassen. Zum Beispiel sagt sie hat einer von den beiden eine Mailadresse gegeben, ich glaube Quinn, und es gab dann postwendend auf dieser Mailadresse irgendwie Harassment von Leuten, die angeblich Gamer sind. Aha. Nur das Ding war, dass die Candace gesagt hat, ja, nur ich habe diese Mailadresse halt nur einer Person gegeben, so wie Quinn. Ne? Und da sie, ich habe jetzt dieses, sie hat ja wohl ein Interview mit Ralph geführt auch, ein längeres, das habe ich aber noch nicht gesehen. Weiß nicht, ob da diese Vorwürfe nochmal präzisiert werden, aber das ist ja so, im Moment ist sie ja so angriffslustig und sagt so, hier, ich werde das alles offenlegen, diese ganzen Zusammenhänge und so. Bin mal gespannt, ob dabei was rauskommt oder ob das auch nur heiße Promoluft ist. Ja, ich weiß auch nicht, mal. Also irgendwie habe ich noch dann im Nachhinein erfahren, dass halt eben die Firma, die über denen steht, das ist ja nur eine Tochterfirma oder ein Tochterunternehmen oder weiß der Teufel, wie die sich bezeichnen, die Social Autopsy machen. Naja, auf jeden Fall die da drüber, die machen halt so Clickbait-Artikel und ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze nur so eine komische Mediengeschichte ist. Und ich meine, wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, die ändern ihre Story jeden Tag und es ist auch nicht mehr sehr glaubwürdig, für mich zumindest nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was man denen überhaupt da glauben kann. Also sie wirken auf mich total irre. Also ich kann es gar nicht anders sagen, ja. Jetzt haben die mir echt mächtig einen an der Pfanne. Ja, ich meine, wer beaufsichtigt solche Leute auch und so, ne? Das geht ja eigentlich auch gar nicht. Also normalerweise, wenn ich irgendwo öffentlich irgendwas mache, sei das jetzt irgendwie eine Zeitung oder weiß der Geier nicht was, also wenn ich mich irgendwie beschäftige mit irgendwelchen Leuten, die es wirklich gibt, dann gibt es da ja auch eine Aufsicht in irgendeiner Art, die dann, wo ich mich hinwenden kann und sagen kann, hier dies, das, jenes, was ist damit und so. Und ja, also die können ja nicht einfach da irgendwie so ein Register erstellen und dann sagen so, ja, hier tragt die Leute mal freundlich ein und wir publizieren das dann hier und machen das durchsuchbar und der erste Punkt war ja auch, glaube ich, gleich irgendwie mit dem Arbeitgeber oder so, da merkt man ja auch dann quasi, wo das Ganze so ein bisschen drauf abzielt, so nach dem Motto, hier Konsequenzen, ne, könnt ihr gleich hier die Leute eingeben, gucken und dann da gleich anrufen und sagen, hier, böser Mensch oder so, warum stellt ihr den ein? Ja, das ist es halt eben auch gerade irgendwie, ne, dass dann irgendwie, ich meine, Es ist ja üblich auch heutzutage, dass so einige Chefs das Internet durchsuchen, nach Social Media Profilen und mal gucken, was denn der Bewerbende da so für Sachen postet. Ne? Ist umstritten, kann mir gut vorstellen, dass es trotzdem gemacht wird. Und wenn dann so eine Plattform auftaucht wie Social Autopsy, ja, wo dann irgendwas steht, von dem dann also eigentlich nur ausgesagt wird, ja, das ist jetzt Harassment. Da werden ja nur die Screenshots hochgeladen, da fehlt dann halt eben der Kontext und alles und so. Das ist auf jeden Fall echt brisant so. Ne? Also ich find's furchtbar, furchtbar einfach, solche Datenbanken. Jetzt habe ich gerade nochmal auf deren Account geguckt und irgendwie schreiben sie jetzt, dass sie eine Petition ins Leben gerufen haben, um die Reputation von Gamergate zu ändern. It was built on lies. What the fuck? Ja, da wollen sie auf jeden Fall jetzt Geld einsammeln, denke ich mal. Ja, das ist ja das, was ich eben meinte. Also sie sagt, dass auch Gamergate im Endeffekt, also sie hängt sich da jetzt so ein bisschen dran. Ich denke, sie hat da gesehen, da gibt es ein Publikum. Und das mag Zoe und Randy nicht und deswegen versuche ich jetzt denen Honig ums Maul zu schmieren, zu sagen, guck mal, ich kann beweisen, wie böse die sind, unterstützt mich, findet mich gut, ich raff das Ganze einfach nicht mehr. Erst randomly Gamergate eintaggen, in der Hoffnung, dass halt irgendwie auf die angesprungen wird, die attackiert werden, jetzt hat sich quasi die andere Seite da drum bemüht und nun wird halt eben ein 180 gemacht und gesagt, Gamergate ist ja voll dufte. What the fuck? Ja, ich denke, das geht einfach. Das ist wie so ein Mafia-Krieg um Drogenreviere, so ungefähr. Um Victim-Schickels, genau. Also da wird dann auch, ist man dann halt auch mal nett zu den Einwohnern in der Gegend da. Ja, also ich kann mir richtig vorstellen, ne? Dass dann, weißt du, dann läuft dann diese Chandys oder Candies, läuft dann so über die Straße und dann hält auf einmal so ein Wagen neben ihr mit abgedunkelten Scheiben, wo dann langsam die Scheibe runtergeht und dann sieht man so Quinns Kopf da drin, und, weißt du, und sie sagt dann nur so, ich habe gehört, du hast Hate Mail in meinem Gebiet eingesammelt. Verschwinde aus unserem Viertel. Ja, ich meine, das ist halt auch die Vorräte an Harassment sind ja endlich. Ja? Also da muss man gleich in die Verteidigungskämpfe einsteigen. Das ist wie mit den seltenen Erden. Ne? Ja, genau, ansonsten kannst du dich nicht durchsetzen. Haben wir ja gerade bei der Entzug passiert, Frau gesehen. Ja. Gleich, so die Platzhirschinnen. Haben es gemerkt, was sie gemacht hat und haben sich auch gleich auf die Fahne geschrieben, aber nicht ihren schönen Hashtag benutzt. Jetzt ist er, Mann, das ist schon wieder off-topic. Okay, ich gehe jetzt nochmal einmal drauf ein. Nochmal zu dem Stream mit Ralph Retort. Ja? Und zwar folgendes, er fing dann irgendwie an wieder zu erzählen und blablabla und er hat mit Gamergate so eine Geschichte erlebt und so weiter und so fort und ich habe dann gesagt, was soll die Scheiße, du hast dich doch schon geistig vor einem halben Jahr oder so von Gamergate verabschiedet und Grund war unter anderem auch diese Idioten, mit denen du dich umgibst, ja, diese Revoltards, wie man sie auch nennt, ja. Und ich wurde dann gleich daraufhin gemutet, was ich auch verstehen kann, weil Crowd und Stream nicht wollte, dass wir mit unserem Drama den Stream voll kacken, war auch voll in Ordnung, ja. Und wie ich schon gerade gesagt habe, wir haben das dann in dem Chat beim Google Hangout geklärt. Und er ist halt eben auch jemand, der gleich auf 180 geht, so wie ich eigentlich, ja, wenn mich was nervt. Aufgeregt über den Artikel habe ich ja gerade schon gesagt, das war für mich so quasi von ihm das Statement, dass Gamergate ihm auf die Nerven geht und er sich deswegen halt eben auf diese Metadiskussion nicht mehr einlassen will, wobei eigentlich dieses Drama genau das war, worüber er hauptsächlich seine Artikel geschrieben hat. Und das war das Ganze. Ja, okay, also wie soll ich sagen, wir sind nicht die besten Buddies, das war aber noch nie. Und wir haben uns jetzt eben darauf geeinigt, dass wir dann halt eben in einem Stream, wo es nicht um Gamergate geht, reden wir nicht drüber. Und damit ist es jetzt auch hier in diesem Stream erledigt. Ja, Social Autopsy, verrückte Geschichte. Hat noch einer was? Ja, ich werde auf jeden Fall mal mir das Ralph-Video für die nächste Woche mal anschauen und da auf jeden Fall den den Blick drauf gerichtet lassen, was sich da noch entwickelt. Scheint, egal was rauskommt, für ein paar Lacher ist es auf jeden Fall gut, denke ich. Ja, ich meine, ich kotze ja immer viel ab über Rolf. Jetzt geht's schon wieder los. Aber dieses Stephen Polk-Interview, was er damals gemacht hat, das war, ja, also es war wunderbar. Also wie dieser Alison Prime / Stephen Polk sich da selbst zum Affen gemacht hat. Ja, kannst du nicht anders sagen. Vielleicht hat's ja auch was Candice-mäßiges jetzt. Jo. Ich habe gerade noch einen Nachtrag zum Thema sexistische Werbung. Und zwar gibt es ja da quasi schon so eine Art Amadeo-Antonio-Stiftung. Und das ist diese Pinkstings-Kampagne. Ne? Natürlich. Also, das sind ja schon so Leute, die da auch wieder reichlich Kontakte haben zu einschlägigen Menschen. Es wurde ja auch irgendwie gesagt, dass sich Herr Master hätte beraten lassen von denen. Einmal das. Und ich weiß nicht, ich glaube, hatten wir da mal ganz kurz im Stream nicht drüber gesprochen, dass sie auch irgendwie Bücher von dieser Laser-Sushi oder so, oder wem war das nochmal? Ja, das war diese Katrin Rönnecke, oder wie die heißt. Rönnecke. Der Buch haben sie da irgendwie auf jeden Fall geschillt. Das ist halt so ein Laden und ja, die kümmern sich da schon halt darum, dass alle möglichen von ihren Genossinnen da irgendwo stattfinden und sie da irgendwelchen Einfluss haben. Es ist ein Lobby-Ding. Ja. Und ich sehe auch gerade europaweit, ne? Ich schaue mal kurz auf die Webseite von wem die sich da so brüsten als Sponsoren oder so. Ist das denn genau. Und zwar, ja, jetzt fällt mir wieder ein, was ich da damals angesprochen hatte, dieses 50 Shades of Merkel von der Julia Schramm, das war das Ding, was halt über Pinkstings auch beworben wird. Okay. Don Alfonso schreibt, dazu habe ich in den letzten Tagen recherchiert, weil Pinkstings Heiko Maas bei seinem Gesetzesvorhaben angeblich geholfen hat, die Werbung in Deutschland den Zielen der Islamischen Republik Iran anzunähern. Ein weiteres schönes Beispiel für die spätrömische Dekadenz, sich Arbeiten von Persönlichkeiten machen zu lassen, die mir und anderen bislang eher als Ideologen oder auch ordinäre Shitstormer bei Hasskampagnen und reichlich überzogene schöne Firma, wäre schade, wenn ihr was passiert, Aktionen aufgefallen sind. Also, der ist auch richtig stinksauer auf diese Leute. Vielleicht will Maas später noch Minister für Inquisition und Scheiterhaufen werden. Bei der Projekt 18 SPD muss man ja nehmen, was man kriegen kann. What the fuck? Der ist ja echt sauer, ey. Der ist richtig sauer gewesen. Ne? Ja, aber ja, das ja, ist gut, aber ich kann es aber auch verstehen. Absolut. Ich meine, hallo, wir haben hier einen Justizminister, der sich von Ideologen beraten lässt, ja, zu Gesetzesentwürfen, ja, die dann am Ende so Sachen wie halt eben, ja gut, jetzt ist es halt, ich sag mal nur Werbung. Werbung ist zwar überall, aber ich sag mal nur Werbung betrifft, ja. Aber trotzdem ist es schon wieder ein Weg oder halt eben ein Mittel, Kommunikation zu beeinflussen. Ne? Und das möchten die, dieses Kommunikationsmonopol. Ja, Informationen steuern, bestimmen, was gesagt wird und wie. Sehr viele Menschen möchten tatsächlich das Objekt sexueller Begierden sein, auch wenn alte Hofeunuchen die Satzung des Reichsfrauenbundes und neue Genderforschung da anderer Meinung sein sollten. Das ist nicht werblich, sondern umfassend menschlich und erhebt den Menschen über Geist, Bock und Ziege. Man nennt die Ausprägung solcher Rollen gemeinhin Zivilisation. Und nur weil Werbung wie unter den Taliban rechtlich verfolgt werden soll, habe ich wie vermutlich die meisten Menschen immer noch eine private Meinung über Hierarchien des Begehrens, geboren aus Verhaltensmustern und Objektifizierung. Was ganz oben steht, geht sie nichts an, aber ich darf hier anmerken, die Ziege ist fraglos ganz unten auf dem Nullniveau des Undenkbaren und sie ist da wahrlich nicht allein. Er verklausuliert das schön, aber er haut da diesen Schrams und Vizorex und Co. ordentlich eine um die Ohren. Ne? Der Mann gefällt mir immer besser. Ja, das ist ja, mich regt's auf. Ich wollte jetzt sagen, mich würde es auch aufregen, aber mich regt es ja auf. Ja, ich muss mir das hier vielleicht nochmal in Ruhe durchgucken. Auf jeden Fall kriegen die hier wohl Geld von einer gewissen Bewegungsstiftung, Anstöße für soziale Bewegung. Hier ist jetzt aber noch nicht ausgewiesen, wo die wiederum ihr Geld herhaben. Aber hier ist irgendwie ein Jahresabschluss veröffentlicht. Und den werde ich mir dann mal bookmarken und vielleicht nochmal angucken. Wer da so alles seine Knete reinsteckt. Also sie stecken ja Geld auf jeden Fall nicht in ihre Webseite. Die sieht aus wie... Kennt ihr jetzt die Bewegungsstiftung? Ja. Ja, da bin ich ja gerade auf der Webseite. Da ist ja StifterInnen. Die StifterInnen. Auf jeden Fall haben die hier Forum nachhaltige Geldanlagen. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen, das ist auch gut. Hoffentlich auch eine Stiftung. Ja, vielleicht sollen wir einfach auch eine Stiftung aufbauen, die uns dann unser Rentenalter versüßt. Harassment-Stiftung. Für Harassment. Genau. Wir geben einen jährlichen Preis für das fantasievollste Harassment, das man finden kann. Ja, sonst wollten wir ja noch über hier den ganzen Böhmermann-Komplex nochmal sprechen. Ja, ich weiß jetzt, also ich nicht, weil ich habe jetzt die ganze letzte Woche nur mal hier und da so ein paar Tweets wohl gesehen, so, aber richtig habe ich keine Ahnung, was da jetzt mittlerweile abgeht. Caps Lock, möchtest du? Ja, ich möchte, und bei mir ist das auch, also was abgeht, das haben wir sicherlich so ziemlich mitbekommen, weil man wird ja auch damit torpediert eigentlich mit dem ganzen Kram, also da gibt es ja eigentlich kein Entrinnen, es war ja auf allen Kanälen, Böhmermann hier, Böhmermann da, Böhmermann dort, also du konntest ja keine Zeitung aufschlagen, keinen Fernseher anmachen oder kein Internet öffnen, irgendwo, was jetzt hier irgendwie produziert wird von Medienleuten, ohne da irgendwie zu merken, dass da irgendwas mit Böhmermann ist. Und jetzt schreibt hier der Hartmut Danisch auf seinem Blog, und das fand ich auf jeden Fall sehr treffend, über die Doppelmoral und Dummheit der deutschen Medienleute. Halt wegen dem, was ich gerade beschrieben habe, dass die da alle jetzt irgendwie sich hinter ihn stellen und sagen, hier ist doch alles Satire und so weiter und so fort. Weil wir gleichzeitig mit diesem ganzen Kram in Deutschland diese ganze Hate-Speech-Debatte und dieses ganze Zeug haben, wo wir da jetzt irgendwie meinen, dass es da Leute geben sollte, die sich da irgendwie jetzt überlegen, wer da wann und wo irgendwie sich wie äußern darf. Und wenn es jetzt aber um irgendwelche Berühmtheiten geht, deren politische Ansichten wir teilen, dann für die gilt dann hier wieder ein anderes Gesetz in Deutschland. Und das ist schon so oft mir aufgefallen, und das bringt mich immer mehr auf. Also ich sag mal ein Beispiel, was jetzt nicht mit Böhmermann zu tun hat. Es gab ja mal diese Nummer mit der Caroline Kebikus, wo sie da das war glaube ich auch irgendwie so ein Lied oder sowas über die katholische Kirche da irgendwie gesungen hat und sie dann da wegen diesem Gotteslästerungsparagraf über den Deckel kriegen sollte, den es ja in Deutschland immer noch gibt. Und ich habe ja nun schon mehrfach Unterhaltungen geführt, auch mit politisch aktiven Menschen in Deutschland, weil dieses Thema Trennung von Staat und Kirche mir ja ziemlich wichtig ist. Und da kriege ich dann immer wieder zu hören, ja, das sei doch alles nicht so wichtig, weil das betreffe ja niemanden mehr, dass es so ein Gesetz gibt. Und genauso wie jetzt auch hier mit diesen Beleidigungen von ausländischen Würdenträgern oder wie das da formuliert ist, was jetzt hier diese Nummer ist, weswegen der Böhmermann angezeigt werden oder angeklagt werden soll. Da ist es halt auch so, dass man dann irgendwie so sagt, so ja, nee, das ist ja alles nicht schlimm, dass es solche Gesetze gibt, so nach dem Motto, weil das ist ja gut, weil wenn wir da mal einen haben, der da irgendwie, den wir nicht mögen oder so, dann haben wir ja dieses super tolle Gesetz, dass wir dann den als Stock nehmen können, um dem eins überzubraten, und alle anderen Leute, die dann davon irgendwie beeinflusst sind, die wir aber sympathisch finden oder so, oder die irgendwie einen guten Stand haben in der Öffentlichkeit, die, ja, für die gilt das natürlich dann nicht. Und das ist halt das an dieser Nummer Böhmermann, genauso wie an dieser Kebikus-Nummer, was mich absolut aufregt, weil dass sie das auch nicht merken und nicht rallen, dass das nicht gut ist für eine Gesellschaft, quasi den Leuten von früh bis spät zu erzählen, ja, wir machen hier, wir regeln das ja alles so, wie es uns gerade passt. So, das Recht und Gesetz, das steht da zwar irgendwo, aber tritratrullala, wir machen das schön so, je nachdem, ob uns deine Visage gefällt oder nicht. Weil zum Beispiel nach diesem Gotteslästerungsparagrafen ist noch kein 12 Monate her, dass da jemand wegen verknackt wurde. Also ich glaube, der musste Geldstrafe bezahlen. Das war also einer, der irgendwie in seinem Dorf da mit einem Auto durch die Gegend gefahren ist, wo er alle Nase lang sich hinten eine andere Beklebung drauf hat machen lassen. Irgendwelche Zitate oder sowas. Irgendwas, was gegen die Kirche geht. Und hat ihn dann irgendwann mal einer angezeigt deswegen und dann musste er irgendwie Strafe bezahlen. Und das ist dann wieder so ein Fall, was dann da irgendwie mal kurz so als Fußnote in irgendeiner Berichterstattung, Lokalberichterstattung meistens steht und was dann so ein bisschen rumgereicht wird in diesen Facebook-Gruppen, wo ich dann bin, irgendwie so Atheismus oder so, wo die Leute dann sagen, hier, Schitte, so ist immer noch und dann alle mit dem Kopf nicken und sagen, ja, schlimm und muss doch sich endlich mal ändern, aber so im breiteren öffentlichen Diskurs findet das dann gar nicht statt, ne? Weil der Typ hat halt den Nachteil gegenüber so einer Kebikus, dass er halt eben einfach nur irgendein Mann ist, der mit seinem Auto durch die Gegend fährt und da heißt es dann so, naja, dann soll er doch halt mit seinem Auto dann nicht bekleben oder soll er doch einfach sich nicht äußern und bei der Kebikus ist sie dann wieder eine Satirikerin und dann muss es doch geschützt sein und so weiter und so fort, ne? Ja. Und ja, das ist mir auch aufgefallen, diese verschiedenen Maßstäbe, die da angelegt werden, ja, halt eben, je nachdem, welche Person, ne? Ja, und das ist eine riesen Gefahr, weil diese ganzen Leute, die da jetzt alle merken, dass dieser ganze Betrieb von Journalisten, von Politikern, von diesen ganzen Leuten, sich da, also dass sie von denen quasi nur zu erwarten haben, dass wenn sie sich in irgendeiner Art und Weise äußern, die denen da irgendwie missfällt oder so, dass sie dann da einfach bestraft werden und sich da keiner weiter drum stört und so weiter. Und ja, nur die Leute aus, also so diese Spalt, den man damit, also so jemand ist doch, hat doch nicht das geringste Interesse noch daran, irgendwelche von diesen Parteien zu wählen oder sich da irgendwo an diesem demokratischen Prozess zu beteiligen, der da irgendwie stattfindet, oder sich da seine Meinung zu äußern öffentlich oder da irgend so eine Zeitung sich zu kaufen oder irgendeine Fernsehsendung einzuschalten, wo da irgend so ein Böhmermann dann da irgendwie sitzt und da erzählen kann, was er will, ne? Und ja, und dann wundern sie sich dann wieder, dass die AfD erfolgreich wird und Zulauf hat und solche Sachen und halten sich dann aber selber nicht verantwortlich dafür und so Kram. Ne? So nach dem Motto, nee, wir haben doch alles gemacht, was wir konnten. Wir haben doch überall gesagt, dass das schlechte Menschen sind und dass man die nicht wählen darf. Ne? Und ja, das ist halt das an dieser Nummer mit Böhmermann, was mich auf jeden Fall richtig aufregt. So die Sache an sich. Also es war zum Beispiel auch jetzt die Woche über, also meine Meinung ist natürlich, dass niemand deswegen bestraft werden sollte, wegen irgendwas, was er irgendwie sagt. Aber da kommen wir halt eben prinzipiell in Widersprüche mit dem deutschen Recht. Und deswegen muss man das einfach anpacken und diesen Quatsch da jetzt mal raustun, damit man diesen Widerspruch nicht mehr hat. Und dann muss man das halt mal in Kauf nehmen, dass da auch Leute sind, die irgendwas sagen, was einem nicht passt und dass man die halt nicht irgendwie prügeln kann mit irgendeinem Stock aus dem Strafgesetzbuch. Ja, also dass man das einfach mal hinnehmen muss und dann einfach mal sein eigenes Forum dann, ich meine, wie viel mehr als diese totale Gewalt über, die haben ja eh schon den Einfluss eigentlich auf allen Sendern zu versenden, was sie versenden. Reg dich ab, okay, ja. Chill. Ja, nee, keine Angst, also das bringt mich jetzt auch nicht mehr ins Grab. Okay. Ich bin diesen Kram schon eine Ecke länger auf als nur vor Gamergate oder so. Das ist nur gerade ich mal merke, wieder ja, so, ich merk's. So total, ne, die Nummer. Und auch so uninformiert, wie die Leute dann immer sind. Ne? Also zum Beispiel der Christian Lindner, der hatte jetzt die Woche irgendwie rausgetwittert, dass ja der Erdogan jetzt versucht, sich den Mitteln eines Rechtsstaates bedient, um quasi das zu machen, was bei ihm irgendwie nicht, also so nach dem Motto, bei ihm ist ja kein Rechtsstaat und er benutzt jetzt die Mittel des Rechtsstaats. Ja, und das, da war er aber nicht so ganz informiert, weil in der Türkei macht er ja ganz stark Jagd auf seine Oppositionellen, genau mit so einem Paragraphen, der sich da mit der Beleidigung des Staatsoberhauptes beschäftigt. Das ist in der Türkei unter Strafe und da gibt es alle möglichen intellektuellen Journalisten oder teilweise auch, also ich habe das schon gehört von irgendwelchen 16-jährigen Schülern, die da deswegen jetzt einen Prozess gekriegt haben, wegen Beleidigung des Staatsoberhauptes. Solche Tendenzen nimmt das da schon an. Und ja, das ist aber, es unterscheidet sich aber im Prinzip nicht groß von unserem tollen ausländischen Staatsoberhaupt, da darf man nicht diffamieren. Paragraphen, der da vielleicht mal irgendwo eingeführt wurde, weil man irgendwie Angst gehabt hat, dass, keine Ahnung, irgendwelche Fatwas gestartet werden oder der Erzbischof oder Großherzog sowieso irgendwie umgebracht wird und der Dritte Weltkrieg ausgelöst wird oder weiß der Teufel nicht was für ein Bullshit. Ne, und ja, also das ist ein Ding, da ist die Türkei dann nicht so weit weg von Deutschland, weil wir machen uns über diesen selben Scheiß auch pausenlos Gedanken darüber, wer was irgendwie sagt, weil das ja alles so unglaubliche, furchtbare Auswirkungen hat. Oh mein Gott. Ja, Worte sind wie Projektile. Ja. Also zum Thema AfD übrigens nochmal. Ich habe jetzt hier gerade, weil ich bin ja Anfang des Jahres in die FDP eingetreten, wie ja der ein oder andere schon weiß, und ich kriege ja hier auch so eine Mitgliedszeitschrift. Und da gab es dieses Mal, also zum einen geht es hier um digitale Gesellschaft und da sind hier die üblichen Regressiven hier irgendwie drin. Len Greenwald mit einem Statement und dann dieser Padeloon, das ist ja dieser Netzaktivist hier von Digital Courage, der mich bei Twitter geblockt hat. Der auch so ein Feminist ist bei Digital Courage, die haben ja auch so eine ganze Unterseite nur zum Thema Feminismus. Da muss ich gerade lachen. Digital Courage hat dich geblockt. Das ist aber nicht sehr couragiert. Ja, gut, der Typ selber. Ich glaube, der Hauptaccount habe ich noch gar nicht getestet. Muss ich vielleicht gleich mal machen. Auf jeden Fall, wo hatte ich das hier? Ah ja, genau. Es gibt hier eine ganze Doppelseite mit der Überschrift über Protestparteien und journalistische Ethik. Wo hier der Herr, der das hier geschrieben hat, ein Herr Thomas Petersen, also quasi sagt, dass diese Analyse, dass ja das Aufsteigen der AfD nichts mit der Berichterstattung von Journalisten über politische Prozesse, politische Parteien, demokratische Parteien und so weiter zu tun hätte, nicht so ganz richtig wäre. Und er sagt dann hier halt eben, dass ja eigentlich pausenlos in Medien irgendwie quasi geschrieben wird, die Politiker seien alle nur dumm und korrupt und so weiter und so fort. Und das ja auch zu einem Ansehensverfall, wie er hier schreibt, geführt hat. Und ja, dass man sich da auf jeden Fall nicht rausreden kann, irgendwie, wenn man immer nur in so eine Kerbe schlägt und irgendwie immer nur sagt, hier, da, das, alle böse und so, alle nicht hinnehmbar, dass dann die Leute das auch quasi nicht dann auch irgendwann so sehen, ne? Weil ich meine, Politik ist ja eh nur so ein Sprachding, ne? Da kann man ja im Endeffekt, was man da nicht drüber gehört hat oder was da keiner drüber gesagt hat oder so, das existiert ja eigentlich nicht, ne? Es ist ja so ein bisschen wie Religion in der Hinsicht. Und das fand ich halt ganz interessant, also zum Beispiel, dass sie halt eben auch das Wort Ethik da in Zusammenhang mit Journalismus gebracht haben. Hört man ja auch nicht alle Tage. Die alten Gamergater. Ja, klar, ich meine, die Leute gucken immer nur auf die Person, um die es geht, ja, und gucken sich nie genau an, wie die Rolle der Medien denn jetzt da ist. Und da stimme ich auf jeden Fall zu. Ja, dass halt eben diese Berichterstattung über Politiker, die halt, gut, ich meine, gut, wenn der Beck sich da sein Meff reinzieht und so weiter, natürlich untergräbt das Vertrauen in die Grünen. Glasklar, ja. So klar, wie gibt Mephkristalle. Aber die Medien haben das natürlich auch wieder ausgeschlachtet, um da Stimmung zu machen. Ja, und ja, an der Stelle. Was halt viele Leute nicht sehen, ist, wenn du gegen die AfD hetzt und wetterst, ja, und die, weil wir nun mal in einer Demokratie leben, aber eine ganz legitime Partei sind, dann hetzt und wetterst du auch gegen die Demokratie, ja. Und wenn du dann halt eben weitermachst, dann wird auch irgendwann die Politikverdrossenheit, die Leute in Bezug zur AfD fühlen, die wird sich auf alles ausweiten, ja. Ja, naja, es geht ja eher so ein bisschen darum, dass in den normalen Parteien ja auch die Verdrossenheit da ist und auch, ja. Und auch die Leute natürlich, die merken ja auch quasi, also es ist ja nicht schwer, dass ja, das wollte ich eigentlich erzählen, ja, also so ein bisschen, also man kann ja selber, wir können das ja auch, ne? Also wir haben jetzt keine besonderen Einsichten und Einblicke in irgendwas, was da irgendwie passiert, als andere Leute jetzt. Und wir hatten auch keine anderen Einsichten und Einblicke in das, was in Gamergate passiert ist oder so. Hm. Und trotzdem konnte man da ja ohne großen Aufwand, indem man einfach mal Leute gefragt hat, die mit der Sache zu tun hatten, konnte man sich da ja ein gutes Bild machen, was komplett anders war als das Bild, was man da irgendwie verkauft gekriegt hat von Leuten, die da aktivistisch vorgegangen sind und der Meinung waren, ich weiß genau, welchen Floh ich den Leuten da irgendwie ins Ohr setzen muss, damit es so läuft, wie ich mir das vorstelle, in Richtung Feminismus und so ein Kram. Und was dann halt die Realität ist, das interessiert mich dann halt nicht. Ne? Und wenn ich den Leuten immer nur erzähle, dass ja alle Politiker irgendwie nicht das Interesse daran haben, irgendwas besser zu machen, sondern nur an sich selber denken oder so, ja, dann diskreditiere ich damit ja im Prinzip diesen ganzen Prozess. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn dann jemand so wie Donald Trump oder irgendwer um die Ecke kommt und sagt so, ich ändere jetzt was an diesem ganzen Prozess, dass der dann auch Zulauf kriegt von Leuten, die der Meinung sind, dass das auch unbedingt passieren muss. Und es kann ja auch tatsächlich wirklich gute Gründe geben. Also zum Beispiel mit diesem Herrn Volker Beck. Ich habe ja hier auch schon ein paar Mal über den gerentet und ich habe den ja auch schon mal getroffen, den Herrn. Und damals da vor knapp einem Jahr, als ich da im Bundestag war bei dieser Veranstaltung von den Grünen mit Feminismus und diesem Zeug. Und ich habe so einiges an dem auszusetzen. Vor allen Dingen dieses Ding, wo er da sich damals im Bundestag hingestellt hat und gemeint hat, hier mit der Beschneidung von Jungen, dass man da ja nur ins Alte Testament gucken müsste und da würde das ja drinstehen, dass das in Ordnung wäre und so weiter. Und ja, also da brauche ich mich nicht an so einer Messnummer aufhängen. Also das ist so ziemlich das Unverfänglichste Story mit dem Typen. So eine Doppelmoral mit seinem Katholizismus und diesem ganzen Scheiß, was er irgendwie meint, was alles sinnig ist als Politiker in diesem Land. Und deswegen ist es auch nicht nur seine Privatsache oder so, seine persönlichen Ansichten und so ein Zeug, weil der Mann natürlich damit losgeht und damit argumentiert für Gesetze, die in diesem Land gemacht werden. Und daran muss man sich aufhängen, darüber muss man reden, darüber muss man als Journalist Berichte machen. Und ich weiß nicht, wie viele Berichte es da gegeben hat in deutschen Tageszeitungen über diese Beschneidungsdebatte, wo da irgendwie das beleuchtet wurde, dass das ein bisschen komisch ist, dass er sich als homosexueller Abgeordneter da in demokratisches Parlament stellt und sagt, gucken Sie doch ins Alte Testament, da steht drin, dass Beschneidung in Ordnung ist, wo im Alten Testament auch drin steht, dass Homosexuelle gesteinigt werden sollten. Und das wäre Arbeit, die man journalistisch da mal irgendwie machen muss. Aber nee, dafür muss man ja auch erstmal irgendwie was wissen und da muss man auch ein bisschen was für wissen, was so nicht so irgendwie so die allgemeine Ansicht in Deutschland ist. Und dahingegen so eine komische Messnummer, wo man dann so ein bisschen hihihihi machen kann, ne? Die ist schnell runtergeschrieben und auch so unverfänglich, dass man da keine Gegenrede befürchten muss, weil da geht es ja dann nur um die Tatsache, ne? Da geht es ja dann nur darum, hat er das jetzt irgendwie besessen oder nicht besessen? Und wohingegen es bei der anderen Nummer natürlich um eine komplett emotionale Debatte geht, wo da teilweise Leute behaupten, man wolle irgendwie den nächsten Holocaust anfangen, wenn man gegen Beschneidung ist oder so ein Zeug, ne, was ich da schon alles gehört habe an Argumenten. Ja, und das ist so die öffentliche Debatte und das Problem in der öffentlichen Debatte, was wir wirklich haben und nicht irgendwie das, also so diese Totalität. Ne? Das würde ja auch reichen, wenn meinetwegen können ja ruhig 100 Leute losrennen und da irgendwie einen Bericht drüber schreiben, dass er da irgendwie Christel Mess hat oder so. Wenn dann aber bitte dann auch 100 Leute losrennen und da mal ein bisschen gucken, dass das doch alles widersprüchlich ist, so diese ganze Nummer. Ich kann doch nicht mich hinstellen und sagen, gucken Sie ins Alte Testament. Was sind das für Zustände? Du darfst halt nicht vergessen, für wen auch viele von denen schreiben. Ne? Für die Sachen, die du verlangst, muss man ja eine gewisse kritische Masse mitbringen, um die überhaupt zu verstehen. Und muss Quellen kennen, etc. pp. Aber sowas wie grüner Politiker mit Crystal Meth erwischt, das kann halt das gesamte Volk gutieren und klicken. Ja, aber da sind wir ja beim Auftrag, den der Journalismus eigentlich hat. Der Journalismus hat ja genau diesen Auftrag, den Leuten da draußen, die nicht die Zeit haben oder nicht den Einblick haben, sich mit diesen Zusammenhängen zu beschäftigen, das mal auszubreiten und aufzuarbeiten, objektiv. Ne? Dein Journalismusbegriff ist aber schon ganz schön 80s. Ja, ich weiß schon, das ist überhaupt nicht progressiv. So. Das ist ganz schön... Ja. Stattdessen haben wir Gamespilot mit Domshot, Zitat, was willst du mit Objektivität? Ja. Immer noch mein Liebling. Ich bin auch immer noch arbeitsunfähig von der ganzen Geschichte. Ja, du hast vielleicht in der Folge BoJack Horseman geguckt oder irgend sowas. Ja, ja. Ja, also ich finde das eh auch bei dem Maß, das hat mich auch so irritiert, als da jetzt diese Geschichte irgendwie, er hat ja sich irgendwie auch eine neue Frau oder was, und dann wurde da auch so Hofbericht erstattet, irgendwie hatte ich das Gefühl. Auch so, ja, hier, Leute, der will uns im Endeffekt gerade die Meinungsfreiheit beschneiden, aber ihr faselt irgendwas über seine Flitterwochen oder so. Das ist halt alles boulevardisiert worden. Dieser ganze ist ja schade, dass auch aus diesem Aufruf von den Spiegel-Mitarbeitern irgendwie, das ist ja auch verpufft, ne? Die hatten ja mal irgendwie vor ein paar Wochen hatten ja spiegelinternen Leute dazu aufgerufen, halt den Spiegel wieder zu dem zu machen, was es mal war, weg von dieser, gerade von dieser Boulevardisierung, wieder hin zu echtem Journalismus, aber irgendwie scheint er nicht viel Resonanz gefunden zu haben, dieser offene Brief, ne? Ja, also... Wie, es gibt Journalisten, die was ändern wollen? Ja, die gibt's drauf. Aber ändern an einem anderen, nicht an sich selber natürlich. Ach so. Ja, es gibt ja glücklicherweise auch Ausnahmen, wie den Don Alfonso oder so. Ja, aber was ist denn das für ein Journalist? Dass der noch schreiben darf, ne? Naja, ich sag's nur immer wieder Blogs, ne? Blogs, Fatz... .de-Kram, also ich... Ja gut, aber ich nehme doch an, dass das jemand ist, der sowieso für die FAZ schreibt und für den dieses Ding ist halt so ein Pseudonym. Weißt du? Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Also... Ja. Ja, es wäre auf jeden Fall besser, wenn zum Beispiel der Spiegel sich mal auf seine Werte besinnen würde. Aber ich sehe das mit der heutigen Kultur und wenn man sich gerade auch Bento anguckt, sag ich mal, überhaupt nicht kommen. Gott. Diese ganze auch hingucken, wo du willst. Ich schaue wieder durch mein Twitter-Feed, da ist eine Sache deprimierender als die andere. Jetzt wurde der Crystal Back wurde halt zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro verknackt und ich glaube, dabei wird es jetzt erstmal auch bleiben. Zumindest habe ich das noch nicht in meinem Leben erlebt. Verknackt, also verurteilt wurde er ja nicht. Das Verfahren wurde ja quasi mit der Zahlung. Ja, eingestellt. Aber er muss es halt zahlen, ja. Stimmt, das recht. Das ist ja gar nicht verknackt. Ach, aber so jemand kann sich halt auch locker mit 7.000 Euro rauskaufen. Wenn die Mandy aus Bautzen kurz hinter der Grenze mit der gleichen Menge erwischen, die kann das nicht. Ja, deswegen ist das ja auch so viel Geld. Das sind ja irgendwie Tagessätze oder sowas dann wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das ohne Verhandlung macht, aber wenn es eine Verurteilung gibt, dann richtet sich das ja immer nach dem Einkommen. Ja, aber das ist ja auch in vielen Fällen nicht wirklich gerecht, wenn man sich das anguckt. Ich finde auf jeden Fall, dass er sich aus dem Politikbetrieb ruhig mal eine Zeit lang fernhalten kann. Aber er Ja, hat ja das auf jeden sein Fall. Bundestagsmandat behalten, soweit ich das mitbekommen habe, ne? Ja, was ein Arschloch, oder? Ach, Ja, aber ja. auch an der Stelle, ne? Also, ich bin da wahrscheinlich wieder ein bisschen besonders als andere Leute. Das war auch schon damals mit dem Horst Köhler, dem Bundespräsidenten, so. Für mich war der schon unten durch, als er da auf dem Rollfeld damals den Papst empfangen hat mit den Worten: Orientierung kann nur von Orientierten kommen. Habe ich mir schon gedacht, ja super, du Repräsentant des Volkes. Und dann, Datzinger wahrscheinlich, ne? ja, genau. Und später war das ja dann, also er hat ja irgendwie gerage-quittet, weil er irgendwie gemeint hat, Deutschland müsse auch militärisch irgendwie sich aufstellen und die Leute haben alle gemeint, oh nein, das geht doch nicht. Ja, vor allem ging es ihm ja um die Sicherung wirtschaftlicher Interessen mit Ach militärischen ja, Mitteln. genau so, Das dieser Spruch, ja. was ihn eigentlich gekillt hat, glaube ich. Naja, was heißt gekillt? Er ist ja zurückgetreten, weil er keinen Bock hatte dann mehr auf die Nummer. Ja, Und und auch an der dann. Stelle, also das kann man ja meinetwegen gerne meinen oder wie auch immer oder weiß der Teufel nicht was. Aber ja, also für mich ist das eher eine Disqualifizierung zum Vertreten von Leuten, wenn ich da von einem Kirchentag zum anderen haste. Und weil dafür brauch ich keine Demokratie, wenn ich da so ein Ja. ne, also Ja, Schönen guten gut. Abend, hallo. Wir brauchen keine Demokratie. Ein bisschen laut, Du weil bist ich richtig, vorhin wir gesagt wissen, habe, was gut für alle ist, du alter Dröhnkopf. musst du unbedingt was an deinem Übersteuern machen. Irgendwas hast du zu hoch gedreht. Du sollst es vor dem Mund halten, das Mikrofon, nicht in dem Mund. Ja, ich gucke ja auch gerade nochmal nach Böhmermann, meine Güte, da ist ja wirklich, siehst du nur noch Böhmermann in den Medien, ey, Ja, nur meine noch Fresse. Böhmer. Das regt mich am meisten auf, ja. Das ist halt, es geht ja eigentlich gar nicht mehr um Böhmermann, ne? Und das halt eben, wenn ich anfange und hier die Meinungsfreiheit und Satire zu verteidigen, dass alle sagen, Böhmermanns Freund, Fan und so. Ich finde den mega scheiße, ich finde den nicht mal lustig und so, ja. Und es kotzt mich an, dass es so hochgekocht wurde. Ach ja, hier wieder AfD. Ja, AfD-Gründer sagt Bernd, was? Ach, Bernd Lucke, der AfD-Gründer. Ja, der ist aber mittlerweile bei Alpha. Wieso wird er immer noch mit der AfD in Verbindung gebracht? Naja, er sagt auf jeden Fall, Böhmermann ist eine feige Drecksau. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, er Doch, versteckt sich jeder ja auch so ein versucht bisschen. jetzt da irgendwie sich. Ich habe es ja vorhin auch schon mal im Vorspann, als wir uns unterhalten haben, gesagt: Hey, Hauptsache Hallervorden macht nicht noch ein Lied. Ich habe echt das Gefühl, dass da jeder Depp auf diesen Zug aufspringt im Ja, Moment. ich hatte am Anfang dachte ich mir, ich wollte, das Gedicht ist jetzt hier, wie soll ich sagen, das ist jetzt innerhalb von 5 Minuten entstanden, aber ich dachte mir, eigentlich müsstest du so richtig derbe einen vom Leder ziehen, dass die Leute mal sehen, wie krass es eigentlich werden kann. Ja, und dann dachte ich mir aber, nee, das machen alle. Und dann wirst du nachher nur mit irgendwelchen Affen in einen Topf gesteckt, wenn das Fahrtwind aufnimmt. Ja, und da hatte ich dann auch wieder keinen Bock drauf. Das hat es mir schon wieder, allein der Gedanke hat es mir schon wieder so richtig vermiest. Ja, als wenn es halt nicht auch wirklich genug handfeste Themen momentan gäbe, ne? Gerade im Zusammenhang auch mit der Türkei und Erdogan und Flüchtlingen, mit denen man sich beschäftigen könnte im Land. Ja, Da wird dieses weil eben, Ding das da ist ja jetzt eben, seit 2 Wochen irgendwie. das ist doch wieder einfach wieder so eine Ersatzdiskussion, weil das eigentliche Problem ist doch, dass der Erdogan uns die Migranten vorm Leib hält, ja. Das ist doch das Thema, ja, dass halt eben ihm quasi so der Böhmermann-Kopf auf dem Silbertablett präsentiert wird, ganz einfach, weil er halt eben der ist, der jetzt da momentan die Grenze noch aufrechterhält und so. Und der weiß es auch und benutzt es als Druckmittel, ne? Ich verstehe das nur nicht so ganz, weil Grenzen haben doch zwei Seiten. Wenn man Ja, eigentlich schon. also irgendwie auf die eine Seite Leute stellt, die aufpassen, dann braucht man doch die andere Seite gar nicht so dringend, oder? Ah, ich verstehe das. Ja, das ist wahrscheinlich diese humanitäre Nummer dann. Dass sie sagen, so nach dem Motto, wenn die Türkei die da jetzt rausschmeißen würde, nach irgendwo hin, dann sind sie ja nicht mehr richtig untergebracht und die reden Aber ja auch machen die doch jetzt. eh. Machen die doch sowieso. Weil diese Geschichte gilt ja nur für Flüchtlinge aus Syrien und Irak. Wenn du Pakistani bist oder Afghane, dann schieben die dich gnadenlos weiter. Also das ist, die gucken dann nicht mehr, ob vielleicht der Pakistani bedroht ist durch irgendwas. Das haben ja die Europäer gecheckt. Ja, also so oder so ist es, und also so wie das da teilweise in der Türkei im Moment läuft, würde es mich auch überhaupt nicht wundern, wenn wir da demnächst direkt aus der Türkei auch noch Flüchtlingsstrom kriegen mit den Kurden und so. Ja, aber das kann eigentlich auch nicht sein, dass dann die Türkei irgendwie die Kurden nach Europa umsiedelt, sozusagen, nee, durch den internen Druck. Weil quasi, dass sie sich halt verpissen, weil es nicht mehr geht. Ja, aber das ist ja im Endeffekt, würde das ja genau Erdogans Idee sein. Ich mach so lange Druck, bis die alle auswandern. Ja, aber auf der anderen Seite, was kannst du dagegen machen? Ja, keine Ahnung. Halt Erdogan Geld geben oder Erdogan Geld geben weiterhin ist halt auch nicht die richtige Möglichkeit, um ihn klein zu kriegen. Ja. Ja, hier wieder so einen kleinen Diktator unterstützen. Oh Gott, oh Gott. Aber das Ding ist ja, das ist ja sowieso eigentlich zweitrangig momentan, weil sobald jetzt, wo das Wetter wieder besser ist, geht ja die Lampedusa-Connection wieder weiter. Und es warten in Libyen ja angeblich hunderttausende Leute drauf, aus Afrika überzusetzen. Und mit Libyen, mit dem Chaos, was da ist, kriegst du im Moment keinen Vertrag zustande. Mit wem willst du da verhandeln? Mit dem gerade herrschenden Milizenchef oder was? Ja, wir sagen einfach, schickt uns mal ein Foto von euren Wummen, und der mit der größten ist der Staatspräsident. Mit dem verhandeln wir dann. Ja. Oder ist derjenige, der am meisten gekauft hat bei uns in letzter Zeit. Wir gucken dann mal bei Heckler und Koch, was die da so exportiert haben. Ja, das war auch eine Variante, ja. Abel, wie sieht's aus? Funktioniert es bei dir? Ich hoffe doch. Ja, nicht mehr. Ah, wunderbar. Tut mir leid für die Verspätung, ich war noch verschollen. Ja, ist kein Problem, wir haben die Echo-Kammer schon mal für dich vorgewärmt, ne? Ah, das ist schön. Was, ja. Wo wollen wir Demokratie abschaffen? Ja, genau. Ja. Wir brauchen keine Demokratie, keine Meinungsfreiheit, und Kinder werden ab 2017 bei Geburt lobotomiert. Sascha Lobotomiert, genau. Lieber Führerstatzführer, das ist perfekt. Nein. Nein, Gott. Ey, solche Witze mache ich normalerweise. Ja, das tut mir leid. Nehme nicht das Einzige, weswegen ich im Stream sein darf. Ich glaube, den Spruch habe ich sogar von dir geklaut. Den habe ich nirgendwo anders gesehen, gehört. Kann sein, ja. Nee, aber mit dem Erdogan, mit dem Geld hinschmeißen, das passiert immer wieder, das ist sozusagen ein Unrechtsregime. So, ich habe eine Frage kurz. Wer hat den Stream hier gestartet? Das warst du, oder? Ich war das. Frage. Kategorie Pets and Animals. Oh. Ja, klar, Weltraumaffen. Ja, ich wollte doch natürlich. Okay. Aber nee, habe ich gar nicht geändert, die Kategorie. Ich war so in Hektik. Nein, lass, ist geil, perfekt. Cats und Animal. Das ist perfekt. Ja. Ding, aber mit Erdogan, mit Geld hinwerfen und Flüchtlingen, also das ist ja schon sehr oft passiert. Also 2006 Libya, Tschad, 2004, 2005, 2004 Libya, 2004 Belarus, 2004 Haiti und Nauru, auch 2004 Nordkorea, 2002 bis 2006, 2002 bis 2005 in Südkorea. Also du hast fast jede zwei Jahre irgendwo einen Staat, der sich mit Flüchtlingen beschäftigt und dann von anderen Leuten dafür Geld haben möchte. Mhm. Also eigentlich mehr die Regel wie die Ausnahme, dass man mit einem Unrechtsregime zusammenarbeitet. Ich meine, man hat Nordkorea Geld hingeworfen, damit es den Leuten besser geht, Flüchtlingen und alles. Also das wird regelmäßig gemacht. Kosovo auch, 98, 99. Also, ja, da gibt es ein ganz interessantes Papier, das heißt Weapons of Mass Migration, Forced Displacement as an Instrument of Cohesion. Und das ist von Kelly M. Greenhill, und die tun halt drüber schreiben. Also die hatten einfach Fälle rausgesucht, wo sozusagen auf der Verhandlungsbasis von Flüchtlingen irgendein Staatsoberhaupt mehr abgestaubt hat, wie er eigentlich oder wie sie eigentlich hätte bekommen können, ja, in der internationalen Gemeinschaft. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es der Gaddafi war oder der Assad, aber einer von denen hat doch gedroht irgendwie, wir schicken euch die ganzen Flüchtlinge rüber oder so, ja. Dass sie halt eben, ja, wirklich als Waffe benutzt werden. Aber ist auch lustig, dass der Assad, also das, wie dann immer der Dictator of the Month irgendwie gekürt wird, ja. Wie schnell das auch beim Assad ging, dass er von Präsident Assad zu blutigem Schlechter und Diktator Assad geworden ist. Assad, der Schreckliche, ja, genau. Ja, vorher war der ja jahrzehntelang, mehr oder weniger er oder sein Vater waren ja eigentlich ehrwürdige Staatsoberhäupter, die durchaus als Stabilitätsanker da unten gesehen worden sind. Ja, ich meine, die Baath-Partei wurde auch von den Amis in den 50ern ins Amt geputscht. Also das Regime wurde mal von den Amis, von der CIA hergestellt. Also die Dokumente sind heutzutage auch schon freigegeben. Also die komplette Regierung war mal auf einer Linie mit dem Westen. Komisch, das passiert irgendwie ständig, ne? Saddam, Pahlavi, hier, wie hießen die Leute, die da in Afghanistan zwischendrin dran durften? Ja, Taliban. Ich meine, Afghanistan ist ja auch lustig. In den 60ern war es ja so, dass Sowjetunion und USA sich immer drum gestritten hat, wer da Projekte ausführen darf und halt Afghanistan die politische Führung total korrumpiert worden ist, weil halt der Westen irgendwie eine super tolle Demokratie bauen wollte und die Sowjets halt an Sowjet-Superstaat machen wollten. Und deswegen waren dort alle Politiker korrupt. Also, weil halt einfach zu viel Entwicklungsgeld hingeflossen ist. Aber das mit den Regimen ins Amt geputscht, das ist eigentlich nichts so wirklich im Mittleren Osten. Das ist nicht irgendwo mit CIA-Hilfe an die Macht gekommen. Also, keine Ahnung. Das ist halt irgendwo schon fast langweilig, weil du jedes Mal was findest. Iran auch, keine Ahnung. Saudi-Arabien, ja. Südamerika das gleiche Spiel im Endeffekt. Wenn ich gerade irgendwie hier ein total Linker es schafft, eine Wahl zu gewinnen, hast du auch nur von Gottes Gnaden da sitzen. Ich meine, die Argentinien-Akten werden jetzt auch bald wieder freigegeben. Und ich meine, Panama wurde ja auch von den Amis installiert. Also, ich meine, keine Ahnung. Das ist halt, ja. Ja. Ein Freund von mir war jetzt 3 Monate in Tansania, der ist vor 2 Wochen zurückgekommen. Und die versuchen sich wohl gerade gegen die Strömung zu stemmen. Es gibt da irgendwie eine neue Regierung, die extrem gegen Korruption vorgeht, wohl, angeblich. Es gibt Bestrebungen, das Land komplett, also er sagt, in den 9 Monaten seit seinem letzten Besuch hat sich das Land extrem verändert. Extrem viel Läden, extrem viel Gebäude, Straßen etc., was da dazugekommen ist. Also es gibt ja in Afrika durchaus auch Versuche, halt nicht die Migration zu fördern, sondern irgendwie die eigene Kraft zu nutzen. Und der tansanische Präsident hat es mir mein Freund erzählt, wohl auch alle Deals mit den Chinesen auf Eis gelegt und hat gesagt, okay, wir haben bisher hier uns die Straßen bauen lassen und alles Mögliche, aber wir merken, erstens war das nicht die Qualität, die wir haben wollen, und zweitens sehen wir die Absichten dahinter, halt, weil die Chinesen machen das in Afrika ja so, die gucken, wo sind Rohstoffe, und dann sagen sie, hier, wir bauen euch eine tolle Straße zu den Rohstoffen und die beuten wir dann auch schön aus und schleppen die nach China und ihr habt dann eine tolle Straße, die ungefähr 2 Jahre hält und dann auseinanderfällt. Ja. Aber immerhin eine Straße, das ist schon nicht schlecht. Also. Ja, aber ich finde das interessant, dass halt in Afrika da jetzt auch so ein Umdenken stattfindet. Zumindest in halt Tansania ist ja schon eine Ausnahme von Stabilität und Zusammenhalt. Ja. Das hat man ja in vielen anderen Ländern nicht, wie man es da hat. Aber ja, dafür liegt halt der ganze Strand mit Plastikmüll. Der hat mir Fotos, ich wollte eigentlich auch mal ein paar Fotos hier für den Stream mir von ihm abzweigen. Der hat mir Fotos gezeigt von dem Plastikmüll, der da jeden Tag am Strand angeschwemmt wird. Ey, da wird's dir elend. Und dann haben sie jetzt noch ein Problem mit Dynamitfischen. Das heißt, zwischen dem Plastik liegen dann auch noch Korallen. Das ist nicht so gut. Nee, aber das ist auch wieder so ein Ding, ne? Dass dieses Dynamitfischen ist da im Moment wohl voll in Mode. Die Chinesen haben für den Straßenbau und alles Mögliche ganz viel Dynamit ins Land geschafft. Das kursiert jetzt. Und die Leute nutzen das gnadenlos, ne? Sprengen, tauchen dann und sammeln die großen Fische ein. Der Rest wird dann halb verwest an den Strand gespült. Aber das Ding ist ja auch, du hast da jetzt ein stabiles Land und dieser Küstenstreifen lebt vom Fischfang. Und wenn du jetzt das kaputt machst, hast du wieder einen Arsch voll Leute, die kein Geld haben, du destabilisierst die Region, es hauen Leute ab oder es greifen Leute zur Kriminalität. Also wir können diesen ganzen Flüchtlingskram nicht lösen, wenn wir nicht endlich irgendwie unsere Entwicklungshilfe mal überdenken, glaube ich. Weil das, was wir in den letzten 50 Jahren gemacht haben, führt ja zu nichts. Also ich meine, wir haben auch die speziellen Handelsabkommen mit Afrika, das GATS-Abkommen für internationalen Handel. Das Ding ist halt, wenn wir Subventionen für unsere Bauern halt an den Tag legen in der EU, wo wir massiv subventionieren, kommen halt unsere Lebensmittel auch auf den afrikanischen Markt. Und dann können halt dort die Bauern nicht unter dem Preis verkaufen, so wie die Bauern halt von Europa. Und es ist halt wortwörtlich so, dass dadurch, dass wir Geld auf unsere Bauern werfen, in Afrika die Leute halt hungern. Also als eine indirekte Folge. Das ist halt. Ja, aber das könnte man ja auch wieder regulieren. Dann könnte man sagen, okay, es gibt keinen Export darunter über das Nötige hinaus oder über das, also man müsste da schon den Kapitalismus, denke ich, bremsen, auch um Afrika auf die Füße zu kriegen. Muss man auch, und es wird sonst, die Flüchtlingsströme werden sonst immer weitergehen. Die rechnen mit irgendwie bis 2100 mit 3 Milliarden Afrikanern. Also das muss man eigentlich sich auf der Zunge zergehen lassen. 3 Milliarden Menschen auf dem Kontinent, der es jetzt nicht schafft, 1 Milliarde knapp zu ernähren. Also den Horror. Also ich bin froh, dass ich 2100 mit großer Wahrscheinlichkeit nur noch als KI in irgendeinem Hochleistungsrechner vorhanden sein werde. Da kann ich mich wenigstens löschen, wenn es mir zu viel wird. Ja. Aber das ist ja eigentlich bei dieser ganzen Flüchtlingskrise das Ding, was auch viel zu wenig besprochen wird, dass halt da jetzt einfach mal ein Umdenken hingehört. Ich habe auch einen Artikel die Tage gelesen, dass in Nairobi inzwischen die Wohnungspreise extrem hoch sind. Und zwar nur, weil halt diese Leute, die da die Entwicklungsarbeit leisten, halt da alle Wohnungen haben. Und Afrikaner können sich das eigentlich gar nicht mehr leisten, da zu wohnen, weil halt die ganzen Weißen, die ihnen helfen, da wohnen. Völlig irrsinnig. Oder dann in dem gleichen Bericht war dann auch ein Zitat von irgendeinem Bauer da, der sagte, warum schicken die mir hier irgendwelche 21-jährigen Heinis, um mir einen Brunnen zu graben? Haben die zu Hause schon mal einen Brunnen gegraben? Können die das? Warum schicken die mir die? Ja. Das ist so, dieser Aktionismus muss vielleicht einfach mal aufhören und diese Kohle, die wir stecken da ja Kohle rein, aber davon bezahlen wir dann wieder irgendwelche Weiße, die dann in Nairobi sich eine teure Wohnung davon mieten. Das ist Quatsch. Ja. Der Witz ist halt auch, dass zum Teil die Entwicklungsarbeit, ein Programm, was ein paar Millionen Euro kostet, halt dann im Endeffekt oftmals so ein Resultat hat, wie $50 in einem Leben mehr verdient pro Einwohner. Und dass du zum Beispiel in manchen Regionen brauchst was gegen Moskitos, in anderen Regionen musst du das Wasser verbessern. Und was eigentlich relativ furchtbar ist, ist immer dieses, wir retten die Welt jetzt und go und haben riesengroße Erwartungen, was man alles verändern kann. Und dann will man, keine Ahnung, Brunnen überall in ganz Afrika bauen. Und in manchen Gebieten ist es halt einfach für den Arsch, wenn man das macht, also wortwörtlich. Und also ich habe da mal vor längerer Zeit einen Artikel gelesen von einem Entwicklungshelfer, der auch meinte, dass so oft einfach nur Geld verbraten wird, ohne Sinn und Zweck, und man dann eine Aktion hat, einen Haufen Geld hinlegt, aber einfach auch schon so Sachen wie das GATS-Abkommen mit dem Freihandel mit Afrika, das denen schon helfen würde, wenn sie einfach nicht gegen einen EU-Bauern konkurrieren müssen, der unterm Preis verkaufen kann bei denen. Also. Aber soweit ich das mitgekriegt habe, kommt die Nahrung in Tansania wohl größtenteils aus China. Dosen, Tomaten, Reis etc. Also das ist gar nicht mal so, dass die EU-Subventionen, die Chinesen sind trotzdem noch billiger. Und jetzt, was halt dieses Jahr groß in Mode ist, da unten ist Internet. Die letzten Jahre war das eher so eine Randerscheinung, aber jetzt hat wohl jeder ein Smartphone oder jeder, der sich's leisten kann. Und dann ist das ja, die laden ja damit mit, also niemand hat da einen Vertrag, die laden alle ihre Handys auf und dann kriegst du da irgendwie Karten für 1000 Schilling, das sind glaube ich 25 Cent. Gut, und die Leute sind wie gezogen. Also da, das ist halt so eine, ja, diese Faszination des Neuen, die ganze Welt sehen, ja, und so Sachen, Musikvideos fahren die völlig drauf ab wohl, ja. So die ganzen Leute mal sehen, die man immer hört und so. Auch der Musikgeschmack hat sich wohl in den letzten Jahren verändert, also immer westlicher und immer mehr so Formatradio-mäßig. Ja. Also es ist, da wird halt auch ganz krass eine Gesellschaft ausgebeutet gerade. Ja. Gerade mit diesem Handyscheiß. Wofür braucht jemand, der irgendwie nicht weiß, was er morgen isst und keinen Job hat? Wofür muss man dem dann noch irgendwie das bisschen Kohle, was er hat? Für Kackdreck im Endeffekt. Ja, also, ja. Miley Cyrus Videos oder was? Ey. Ja, und, ich finde es wichtig. Also, Miley, das würde mich auch interessieren. Nein, aber ich muss nur gerade nachdenken, in Afrika hat man zurzeit die Demografie, sieht danach aus, dass die Geburten zurückgehen und dass du zurzeit ein Großteil der Bevölkerung arbeitende Bevölkerung ist und nur ein ganz kleiner Teil Kinder ist und ein ganz kleiner Teil alte Leute sind und rein theoretisch ist das die ideale Voraussetzung dafür, dass Afrika eigentlich als Gesamtkontinent ein Wirtschaftswunder erlebt. Also, weil halt alle arbeiten gehen können. Wäre ihnen zu wünschen, dass das funktioniert. Aber auch nochmal mit dem Fluchtursachen, die kämpfen. Ich meine 2013, 2014 Syrien, da wurden den Leuten die Kalorien von 1600 auf 800 Kalorien gekürzt, weil niemand an das UNHCR das Geld überwiesen hat, damit die Flüchtlinge was zu essen haben. Hätte man damals vielleicht schon Geld überwiesen, dann wäre die Flüchtlingskrise auch ein Stück weit anders verlaufen. Ja, oder hätte man sich damals zusammengesetzt und hätte praktisch eine Schutzzone. Da hätte ja die Türkei helfen können, da hätten die Russen helfen können, da hätte alle hätten irgendwie ihren Teil dazu getan, um in Nordsyrien da an der türkischen Grenze eine Schutzzone einzurichten. Und da hätten sich auch dann außer ein paar IS-Idioten wahrscheinlich niemand getraut, die anzugreifen. Einfach aus Publicity-Gründen. Weder Assad noch die Rebellen noch sonst irgendwer. Und dann hätte man das da irgendwie hinkriegen können. Aber nein, da wird dann halt dieses Geopolitik-Spielchen gespielt die ganze Zeit. Das, wo halt dann halt völlig unschuldige Leute für büßen müssen. Dass sich irgendjemand da wieder, dass sich der Erdogan irgendwie, Erdogan da toll hinstellen will und dass Putin noch seinen Prügel reinhalten muss und was weiß ich. Es ist halt irgendwie echt eigentlich traurig, dass du einen Bürgerkrieg hast mit mehreren Parteien und irgendwie jede Partei von einem anderen Land noch mit unterstützt wird. Ja, aber war das jemals anders in den Entwicklungsländern? Guck dir Afghanistan an, das ist doch immer so gewesen. Also im Endeffekt, also ich würde mich nicht auf diesen Dings stellen, wie es die Social Justice Grünen machen, die sagen irgendwie, ja, wir sind ja selber schuld an der Misere, ne, weil ich bin da nicht schuld dran, ne, oder einer von euch, sondern das sind Eliten, die da dran schuld sind und die sich die Taschen nicht nur an den Leuten füllen, sondern auch an uns. Ne, und das muss eigentlich bekämpft werden. Ne. Das ich meine, was ich zum Teil echt furchtbar finde, ist, die Leute, die jetzt hierher geflohen sind, das sind die Leute, die noch Besitz hatten und alles verkauft haben und damit dann hierher gekommen sind. Das sind dann so 2.000, 3.000, 4.000 Euro. In einem dritten Weltland bist du damit dann eigentlich Mittelklasse. Und wir ziehen dann Syrien komplett die Mittelklasse ab aus ihrer Gesellschaft, dem ungeheuren Brain Trust, der verloren geht. Die sind jetzt alle hier. Wir fühlen uns, als ob wir wohltätig wären. Wir haben dem im Grunde nur die Intelligenz, ja, die Mittelschicht, die arbeitende Bevölkerung geklaut. Und wenn die jetzt nicht dort zurückgehen, dann ist da wirklich niemand, der das Land wieder aufbauen kann. Aber jetzt bist du noch ein bisschen gesprungen von Afrika auf Syrien, oder? Ja. Also ich glaube nicht, dass also in Syrien gibt es, glaube ich, das Problem mit der Mittelschicht jetzt nicht so. Da wird ja eigentlich so ziemlich jeder die Beine in die Hand nehmen. Aber ah, ja gut, aber die bis hier kommen, die müssen einen Schleuser bezahlen, genau. Etc. pp. Die anderen bleiben dann halt irgendwo im Libanon hängen oder in Jordanien oder so. Ich finde halt nur, dass so aus der deutschen Sicht sozusagen sich wohltätig vorkommen, finde ich halt fragwürdig, weil im Grunde nur die Mittelschicht von dort ankommt, die Leute, die studieren wollen oder selber dort unten schon einen Laden hatten. Und das finde ich halt fragwürdig, ob das dann wirklich geholfen ist. Also keine Ahnung, ich finde es nur fragwürdig. Das sozusagen. Ja, gut, das guckt dir doch auch die Situation in Deutschland mit den Ärzten an und so. Das ist ja auch, da ziehen wir ja auch massiv aus anderen Ländern Leute weg, weil wir nicht genug haben. Und ich meine, der Fachkräftemangel in Deutschland, der wird ja definiert mit 7 ideale Bewerber auf eine Stelle, das ist ein Fachkräftemangel. Also, wenn du 7-mal einen Doktor mit dem Abschluss hast, den du brauchst für die Stelle, 7 verschiedene brauchst du zum Auswählen, weil wenn du nur 6 hast, die sich bewerben, hast du einen Mangel. Nee, wenn du nur 6 hast, dann hast du ein Druckmittel weniger, um den Leuten das kleine Gehalt schmackhaft zu machen. Ja, seitdem wir die hier Fachkräftemangel-Strategie haben, sozusagen Leute mit der Blue Card anzuwerben, sind auch die Gehälter für gerade so Bachelor-Ingenieur-Gehälter sind von 60.000 auf 30.000 runtergegangen. Ja, diese Geschichte von den Disney-Leuten habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wo Disney halt diese Visa für Inder gekauft hat und daraufhin eine ganze Abteilung entlassen hat und denen vorher noch gesagt hat, okay, ihr könnt entweder 3 Monate noch arbeiten und Geld kriegen, dann müsst ihr die Inder einarbeiten. Und wir wollen kein böses Wort von euch hören, sonst fliegt er raus oder ihr geht gleich, ohne Abfindung. Ich finde das gut. So muss man das machen. Menschen ausbeuten. Ja, mit Ärzten ist auch eher das Problem, dass wir in Deutschland wenige Leute haben, die Bock haben, irgendwo Arzt zu sein, wo wenige Menschen wohnen. Und da gibt es ja ganze Gebiete, wo es echt schwer ist, behaupten, ärztliche Versorgung zu haben mittlerweile. Ja, aber ich sehe es ja auch hier. Ich war eine ganze Zeit lang, bis vor einem Jahr oder zwei, war ich bei einer iranischstämmigen Ärztin. Und da, ich glaube, es herrscht heute halt auch einfach Bedarf, ja, an Menschen. Die iranischstämmige Ärztin werden sie wahrscheinlich nicht vor kurzem angeworben haben. Nee, aber ich denke, es gibt halt Bedarf einfach, weil ich sehe, dass da auch ein gewisses Klientel hingeht. Ich habe auch im Endeffekt deswegen gewechselt, weil der Laden so voll war, mit Leuten aus der Richtung. Also nicht jetzt im Sinne von, dass ich die da nicht haben will, sondern es war einfach voll und man hat 3 Stunden gewartet. Und deswegen habe ich mir einen anderen Hausarzt gesucht, weil ich keinen Bock hatte bei jedem Termin, auch wenn du einen Termin hast, 2 Stunden zu warten. Oder ja, so. Das Identische ist mir hier in Hannover auch schon passiert, dass ich bei so einem Arzt war, der da spezialisiert ist auf diverse Fremdsprachen und so weiter. Irgendwie Türkisch, Griechisch und noch irgendwas. Du hast ja die kulturellen Sachen, das ist eine Frau, eine Ärztin, das heißt auch die ganzen Muslime, die nicht aus dem Iran kommen, möchten ja dann, dass ihre Frauen dorthin gehen, ja? Damit kein Mann irgendwie an ihnen rumtatscht und guckt und macht. Ja. Also das, ich denke, der Bedarf ist schon da, auch für Leute. Ich bin nicht mal sicher, dass sie Arabisch spricht, ne? Weil im Iran sprechen sie eigentlich kein Arabisch. Nee, die spricht dann Farsi. Nee. Ja. Ja gut, aber ich denke, trotzdem ist halt zu sagen, hier ist eine Iranerin vor allem, ne? Wenn du deine Frau behandeln lassen willst, als zurückgebliebener Bronzezeitmensch, die halt einem anderen Mann nicht anvertrauen kann, nicht mal wenn der Arzt ist, dann schickst du die, glaube ich, dann lieber zu jemandem, der aus deiner Richtung kommt. Es ist ja schon so, dass vieles, das ist ja auch sowas, was ich nicht verstehe, uns wird immer gesagt, das ist alles so super, wenn die Leute kommen, aber unsere bisherige Entwicklung, wenn ich sehe, wie die Geldströme auch laufen, es ist ja schon so, dass diese Minderheiten viel Geld untereinander verteilen, aber wenig Geld in den, wir hatten das ja auch schon mal mit Konzerten, Kultur etc. pp. Wer geht ins Theater, wer geht nicht ins Theater? Also das Geld bleibt ja meist auch in diesen Subkulturen zu einem großen Teil. Deswegen finde ich das auch so ein bisschen Milchmädchenrechnung, immer zu sagen, das hilft dem hilft der deutschen Wirtschaft. Ja. Kapital, Humanmaterial, das muss herumfließen dürfen. Meine Frau, die war noch eine von den ersten, die so eine Blue Card ausgefüllt hat. Also die war wortwörtlich eine von den ersten, 10 oder von den ersten 100 Leuten, die eine Blue Card bekommen haben. Aber halt, ja, du hast halt hier einen Verfall von den Gehältern für Bachelor. Da kann man sich dann auch fragen, ist es dann, wenn du auf Deutschland blickst, ein Verfall vom Gehalt? Oder wenn du auf die Welt blickst, gleicht sich der deutsche Lohn an die Welt an? Das ist auch immer so eine Frage, so ein Henne- und Ei-Ding, ob du die, sozusagen die Perspektive aus Deutschland heraus hast oder von der Welt auf Deutschland. Ja, aber es geht ja auch da dann um so einen internationalen Wettbewerb bei dem Brain Drain. Ne? Also dann zahlt halt der mal mehr so ungefähr, um wieder Leute zu locken, und dann zahlt wieder der mehr. Und es gibt ja immer irgendwo einen, der mehr zahlt, wo dann die Leute hingehen können aus den Ländern, wo dann andere nachrücken, die für weniger. Also es ist schon so diese Durchmischung. Ne? Ja, also wir haben in Deutschland ja auch noch den Vorteil, dass man ja unsere Sprache erstmal lernen muss. Und im englischsprachigen Raum ist da, also bei den Indern und so, da gibt es so viele Leute, die da sitzen, die fließend Englisch sprechen können, die einen guten Abschluss haben. Und thank you for calling the Microsoft Hotline. My name is Steve. Ja, genau. No, I'm not from India. Don't tell me that. Das war jetzt ein rassistisches Stereotyp. Ja, du hast ja selber gerade gesagt, woher du kommst. Wir haben dich ja nicht gefragt. Und wenn ich jetzt gefragt hätten, dann wäre es rassistisch gewesen. And they always ask me, where do you come from? This is degrading. This is not good. I don't feel well then. Aber ich finde irgendwie der indische, englische Akzent, ich mag den irgendwie am meisten. Ich weiß auch nicht warum. Ich find den einfach geil. Ich mag den Akzent einfach. Keine Ahnung. Also, das ist eigentlich mein zweitliebster. Mein liebster ist französischer Akzent auf Englisch. Aber das kommt beides aus der gleichen Ecke, nämlich von Peter Sellers. Einmal Inspektor Clouseau und einmal der Partyschreck, falls ihr den nicht kennt. Da spielt er einen indischen Schauspieler, was heute ja auch undenkbar wäre. Das wäre ja schon Blackfacing, weil er macht auch noch den Akzent. Und also ist auch einer von den Filmen, die heute nicht mehr gedreht werden dürften wahrscheinlich. Sehr, sehr lustiger Film über einen fälschlich auf eine Party eingeladenen indischen Komparsen im Filmgeschäft, der die ganze Party zerlegt im Endeffekt. So ein typisches Peter Sellers-Ding. Ist gut. He's having his birdie num-num right now. Ja, Sellers konnte das auch. Den Mann vermisse ich wirklich. Der ist viel zu früh abgetreten, auch wenn er privat ein Arschloch war, aber... Ja, komm, man sagt doch immer, never met your idols. Also, ja, es gibt ja so einen großartigen Film über ihn. Wie heißt der? The Life and Death of Peter Sellers. Life and Death, genau, wo Geoffrey Rush Peter Sellers spielt, und der macht das so großartig. Ich habe ja gehofft, dass ihm irgendjemand dann hinterher einen Inspektor Clouseau anbietet, aber es ist leider nicht passiert. Nach den grauenhaften Versuchen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten auf dem Gebiet, wäre ein guter... Aber ohne Sellers geht kein guter Clouseau fertig. Soll ich eigentlich euch allen noch einen Aluhut aufsetzen? Das machst du doch jede Woche. Ja, ich weiß, aber Saudi-Arabien hat angedroht, all ihre Dollarreserven loszuwerden, wenn die Obama-Administration Akten vom 9/11 freigibt, die was mit Saudi-Arabien zu tun haben, weil von dem Commission Report sind 28 Seiten über Saudi-Arabien, und Saudi-Arabien verliert gerade irgendwie all seine Murmeln und fängt halt an, USA unter Druck zu setzen und meint, sie wollen 750 Milliarden Dollar aus den USA abziehen, falls Saudi-Arabien keine Immunität wegen Verbindung zur 9/11 erhält. Ja, und das sind offizielle Nachrichten. Das hört sich an, wie als ob Alex Jones irgendwie mal wieder was abgibt, aber das sind wortwörtlich offizielle Nachrichten von Saudi-Arabien in den USA. Es kommt in den New York Times und keine Ahnung. Also. Aber warum nicht in der Tagesschau? Spiegel Online. Ja, da kommt doch nur, dass der, wie heißt der, der Genscher tot ist. Da habe ich mir vorhin die Beerdigung angeguckt. Und war's gut? Ja, das war das einzig Gute, was gelaufen ist. Ja, also, ich weiß auch gar nicht, was da jetzt so Schlimmes drinstehen soll, weil ich meine, dass es da eine Verbindung gab zu den Saudis und hier dem Bin Laden, ist ja eigentlich klar, oder nicht? Das ist irgendwie ein offenes Geheimnis. So. Ich meine, man wird zwar immer ein bisschen schräg angeguckt, wenn man das angibt, aber es ist ein offenes Geheimnis. Das ist gar nichts Neues. Aber ich finde es halt krass, dass sie ankündigen, 750 Milliarden abzuziehen aus den USA. Also da muss denen schon irgendwie die Klöte brennen oder so. Keine Ahnung. Ja, aber ich meine, dieses Land müsste halt mal drüber nachdenken, wie viel Macht es wirklich hat. Ich meine, das wäre nicht das erste Land, in dem Amerika eine Demokratiebewegung irgendwie ja, ich mein, auf die Beine bringt. So. Wenn der Ölpreis so bleibt, hat Saudi-Arabien 3,5 Jahre und dann sind sie in finanziellen Schwierigkeiten. Ja, das kommt noch dazu, dass der Ölpreis echt historisch im Arsch ist. Und das sind nicht die 70er, wo du dann sagen kannst, gut, dann machen wir mal den Hahn zu, dann werden wir das schon sehen. Dann sagen die Russen, prima. Dann steigt der Preis. Ja. Und der Iran und was weiß ich wer. Naja, aber da hat mir einfach der Aluhut geglüht, als ich das gelesen habe. Also, mich schon voll gefreut, aber vielleicht freue ich mich auch zu sehr. Also, ich habe auch noch was Schönes gefunden, kann ich auch noch mal gerade einblenden. Wenn wir schon bei den Aluhüten sind. Was haltet ihr denn hier davon? Das ist das Beste, Alter. Scharia-Gerichte in Deutschland, ja. Ja, deutsches Recht geht vor. Rheinland-Pfälzischer Justizminister. Also von irgendeinem Hinterbänkler oder irgendeinem DTIP-Mitglied, das auch in der SPD ist, hätte ich das erwartet. Aber dass der Justizminister eines Bundeslandes hingeht und sich für die Einführung von Scharia-Gerichten als Schiedsgerichte, dass da könnte, wie im Handel, da kriege ich schon wieder gleich einen Horror. Ja? Dann verhandeln wir in Zukunft alles bei speziellen Gerichten. Am besten, ne? Verbrechen gegen Frauen werden dann vor sogenannten Feministinnenräten verhandelt. Kritik an Videospielen, an Videospielen wird vor Vidya-Gerichten verhandelt. Nee, wo immer Todesstrafen Anita Sarkeesian, internationalen Anita Sarkeesian Gerichtshof in Seattle oder San Francisco oder so. Insult those who behead Vidya. Nein, aber ohne Spaß, Alter, Scharia-Gerichte. Alter Schwede, ich keine Ahnung, Mann. Die Leute haben alle einen am Rad. Was soll der Müll? Brauchen wir bitte noch mehr Gerichte? Wir haben doch auch schon diese Friedensrichter oder wie heißt das bei denen? Friedensstifter oder wie heißen die? Das gibt doch schon in den islamisch geprägten Subkulturen gibt es doch schon Leute, die solche Funktionen inoffiziell übernehmen. Ja, das gibt's auch schon. Ich habe da neulich auch eine Debatte gehört von einer Frau, die berichtet hat, die von einem Friedensstifter deren Streit wurde geschlichtet und also bei ihr war das dann so, dass es dann am Ende sich als ein Familiendrama abgewickelt hat. Mhm. Also, dass du zwar bei den Friedensstiftern auch hin und wieder das normal geregelt wird, ja, aber dass das halt genauso auch eskalieren kann. Und dass dann aber die Kooperation mit den Behörden halt einfach nur nach unten geht dadurch und nicht nach oben. Eben, das ist ja auch das Ding. Ich habe auch was gesehen, da gab es irgendwie eine Schlägerei zwischen verfeindeten Familien und das hat dann auch der Typ geklärt. Und da das ja Gewalttaten waren, musste das ja auch juristisch verhandelt werden und die haben alle nichts gesagt. Einfach gar nichts. Also beide Parteien nicht. Und damit war der Justiz waren natürlich die Hände gebunden. Fertig. Wo kann und ich will das einfach nicht. Wir haben Gesetze, die sind für alle gleich und mir egal, welchen eingebildeten Freund die daheim irgendwie auf dem Nachttisch stehen haben, ist mir völlig schnurz. Das ist so unverrückbar, dieses Prinzip vor dem Gesetz sind alle gleich, dass wir nicht anfangen können, das aufzuweichen. Aber aufweichen ist ja irgendwie im Moment der Trend der Zeit. Ja. Da haben wir vorhin schon, habe ich ja schon ausgiebig drüber gerentet. Das ist ja, wird ja an allen Ecken und Enden, wird das ja eigentlich gefordert, so dieses, wir brauchen aber zwei Standards für alle und wenn die doch, ach, wer sind wir denn, dass wir sagen, dass diese Kultur mit ihren Traditionen da irgendwie besser ist als unser Rechtssystem oder so. Also jede stark religiös geprägte Kultur ist ekelhaft, rückständig und einfach gehirnbehindert. Keine Ahnung, in Russland sind sie nicht so gläubig, die hatten Kommunismus und wurden davon auch zurückgehalten. Das und die sind die dabei aber ist, die sind ziemlich gläubig da. Aber die tun sich dort vorbereiten auf eine OP, wo sie einem Menschen, der hier so verknöcherte Knochen hat, wo immer mehr Knochen wachsen, wo man den Kopf abschneidet und auf einen anderen Körper drauf pflanzt. Und dann haben wir andere Staaten, wo Hexen gesteinigt werden. Keine Ahnung. Also ich meine... Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem. Das ist auch ein bisschen das Problem bei diesen geopolitischen Sachen, über die ihr gerade geredet habt. Ne? Da habt ihr auch so ein bisschen vergessen, dass es auch noch Leute gibt, die jetzt nicht so Machiavelli-mäßig irgendwie ankommen und sich über ihre Macht da irgendwie Sorgen machen, sondern dass es auch jede Menge Verrückte einfach gibt, die da in Afrika meinen, ja, hier können überhaupt gar nicht genug Leute sein, wir müssen einfach nur hier alle ein bisschen gläubiger werden und hier Kondome weg und so ein Zeug. Dann läuft das alles schon. Und mit Syrien und mit dem Islamischen Staat und diesen ganzen Sachen, da braucht mir auch keiner erzählen, dass das alles irgendwie konstruiert und instruiert oder sonst irgendwie was ist. Ja, wenn die da rumspacken wollen und ihren Gottesstaat da irgendwie errichten wollen, dann machen die das schon. Und da brauchen die auch keine Leute für, die denen den Floh oder ins Ohr setzen. Ja, wobei, also was halt schon geholfen hat auf jeden Fall, ist, dass einfach christliche Truppen auf dem Boden standen. Der Koran hat ja eine starke, ein starkes Regelwerk für was du machen kannst, wenn dein Land angegriffen wird. Ja, genau. Also, das sind solche Sachen, wo ein rationaler Mensch sagen würde, was scheißt man sich da ein? Aber wo die dann irgendwie meinen, ja, hier in meinem komischen Buch steht irgendwie drin, dies, das, jenes. Und dann müssen wir das jetzt so machen. Oh Gott. Scharia will ich haben. Das Beste. Ich habe auch noch ein Netzfundstück. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier... Doch, geht. Habt ihr eigentlich schon Milo Tosser gespielt? Was? Ich meine, Milo ist ein Tosser, aber das sieht eher so aus wie... Ja, warte, fuck. Wie nach einer schwulen Hinrichtung. Die Hinrichtung eines Schwulen oder eine schwule Hinrichtung? Nein. Die klassische Hinrichtung eines Schwulen in Saudi-Arabien, indem man ihn einfach von einem Hochhaus wirft. Weiß ja, Religion of Peace und so. Bin ich da eigentlich der Einzige, der dann dran denkt, dass dann irgendjemand unten das alles wegputzen muss? Keine Ahnung. Ich meine, vor dem ein Mongo. Weißt du, anstatt, ich dachte, jetzt kommt, bin ich ja nicht der Einzige, der daran denkt, dass es jemand unten abkriegen könnte, wenn der auf jemanden drauffällt und so. Und der so, weißt du, voll deutsch. Das muss ja jemand nachher wegwischen, diese Schweinerei. Ja, wahrscheinlich stehen die unten schon direkt einen Eimer hin und Das ist so, pass auf, ey Chris, ruf so nochmal ganz laut, Homo fällt. Ey Chris, das ist so wie beim Curling. Da stehen dann schon drei mit dem Wischer bereit, ja. Und wenn er dann unten aufprallt, dann fangen die gleich an so und machen das schnell weg in den Rinnstein. Ja, aber ich meine, ein Hochhaus ist eigentlich immer irgendwo in der Stadt, wo viele Leute leben. Und dann läufst du da, keine Ahnung, zur Arbeit und dann liegt da überall Kram rum und dann musst du es irgendwer wegputzen. Ja. Keine Ahnung. Das ist halt. Klar. Da findet sich schon irgendeine Eiche für, weißt du, das ist ja, ich meine, wir reden hier von Saudi-Arabien, ja. Also von daher, außerdem, du musst es ja dann auch mitten in der Stadt machen. Ich meine, hast du schon mal auf Bauernhof Mochhaus gesehen? Also ich nicht, ja. Ja, stimmt. Ja, und auf dem Land, da musst du den dann irgendwie, weiß ich nicht, vom Traktor überfahren lassen. Ja, das ist ja langweilig, ne. Jetzt wirf endlich. Ja, irgendwie, wenn ich werfe, jetzt funktioniert's, okay. Ja. Ja. Nein. Ach, süß. Oh, mit den Steinen. Ja, du kriegst dazu halt noch religiöse Gesänge und Milo-Quotes halt. Ja. Also irgendjemand hat sich hingesetzt und das wirklich gemacht. Ja. Ist es von einem Fan oder von einem Feind? Ich glaube, es ist von einem Fan, so von der... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Feind so... Wenn es vom Feind wäre, dann wären wahrscheinlich keine Milo-Quotes drin. Und wenn du deinen letzten Milo geworfen hast, kommt das Counter-Strike-Sample. Terrorists win. Versuch mal so ein Brandfass zu treffen. Ich will sehen, was da passiert. Das ist so schwierig, die Sachen zu treffen. Weil. Da kommen nämlich noch die Möwen ins Spiel. Ah, ich habe eins getroffen. Nice. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ja, so viel ich dazu. Kann es auch, ja. Ich bin zu viel auf Poll. Ich habe schon irgendwie alle. Ich kann schon alle Nasheeds mitsingen, ey. So muss das sein. Das, wenn das die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften sieht. Ja, was wollen die dann bitte machen? Ich bin 18 Jahre alt. Nein, ich meinte das Spiel. Über. Ach so. Wenn die Frau Monsen-Engbar-Ding da hinschambelt und sich das. Ach, anguckt. Die. Weißt du, wie das mittlerweile läuft? Ja, die lassen sich da irgendwie einen 17- oder einen 15-Jährigen kommen, der das für die spielen muss. Ja, und dann. Das genau, heißt, mittlerweile, sagt, das war ja damals schon da, diese Ausschnitte in der Doku waren ja aus den 80ern, als sie sich die Leute geholt haben. Mhm. Also River Raid nicht durchspielen konnten. Ja. Was ist eigentlich, ist da mal ein zweiter Teil gekommen von dieser Killerspiele-Reportage? Fällt mir gerade mal so auf. Da hieß es doch, da kommt noch mehr. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Müsste aber mittlerweile mal raus sein eigentlich, oder? Weil der, da waren wir ja doch durchaus kontroverser Meinung drüber und ich wüsste schon gerne, ob er also aus meiner Sicht das Ding noch retten kann, aber schauen wir mal. Ja, da waren sie doch so hier mit Angriffskriegsvorbereitung, super ja, das böse. War die, das war River Raid, ja. Das war halt damals noch eine andere Zeit irgendwie, als Blue Max und River Raid als gewalttätig galten. Die Leute fragen gerade nach der URL und ich suche gerade selber, weil ich finde jetzt den Breitbart-Artikel, aber keinen Download-Link. Ist der da irgendwo bei? Ach, warte, ich sehe es gerade. Currently on RiffRaffs Website. Dann genau. Ist es, warte mal. Genau. Ich hab's, zack, zack, so, für die Leute noch. Milo Tosser. Das Schöne ist, es funktioniert ja für Fans und für Leute, die ihn nicht mögen, gleich befriedigend. Das, die einen lachen drüber und die anderen freuen sich. So zum Üben wahrscheinlich. Ja. Stimmt. Oh Gott, so. Zur Vorbereitung eines Ganze verrohen und Vorbereitung eines Hassverbrechens für. Ah ja klar, ich meine, in London wird es sicher nicht mehr lange dauern, bis sie da ihre Scharia-Gesetze haben und so. Und da gibt es auch Hochhäuser, ne? Also von daher, meine lieben Extremisten, ladet es runter, da könnt ihr noch was lernen. Bei der Steuerung eigentlich. Also es spielt sich wie so ein altes Golfspiel halt. Du stellst einen groben Winkel ein und dann drückst du die Taste und lässt sie wieder los. Hm. Und sobald du über 15% bekommst oder so, fliegt er irgendwo in die Wüste hinter den Häusern. Also ich habe es noch nicht rausgefunden, wie man das vernünftig irgendwie zielt. Mann, das ganze Ding ist 70 Megabyte groß. What the fuck? Ja, mit Unity. Mit so. Unity Engine, die dran klebt halt. Ach so, okay. Das. Also wenn man das mit Unity macht, hätte man das aber auch ein bisschen kleiner. Naja, aber egal. Also Civ 2 hat so ja. 30 MB. So. Ja, klar. Wahrscheinlich die ganzen Tonfiles und so. Ja. Ich hänge in letzter Zeit die ganze Zeit mit Unity da und mach da Maps und üb und so. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann mache ich Milo Tosser 2 und dann kann man den auch, weiß ich nicht, stellt man den so vor eine Wand und überfährt dann die Wand mit einem Panzer und so, ja. Und je nachdem, wie flach man den kriegt, kriegt man Punkte oder so. Das gab es doch damals in den 80ern auch schon, nur mit Lehrern, da konntest du dann den Namen von meinem Lehrer... Buster. Ja, genau. Mann, das gibt's ja gar nicht, endlich treffe ich mal jemanden, der es kennt, ja. Also, ja, ich habe auch den XY-Manager gesehen damals, aber gespielt habe ich das... Auch eher mal so einmal, so, guck mal, da kann ich den Herrn so und so überfahren lassen oder meinen Chemielehrer oder wen auch immer, aber dann habe ich mich doch wieder Spielen zugewendet und nicht irgendwie programmierten Witzen. Und der XY-Manager, der war schon echt grenzwertig ekelhaft. Und heute dürfen wir nicht mal Nazis erschießen, weil die müssen umbenannt werden, damit die Deutschen nicht von den Nazis, die sie erschießen, korrumpiert werden. Ja, genau, da macht man dann Jagd auf die das Wölfe. Regime. Das Regime. Dr. Strasse. Nee, General Strasse. Ja. Obwohl, ich fand das ganz kurzweilig. Zumindest, ich habe es nicht durchgespielt, aber das letzte Wolfenstein oder die letzten, das Addon und das Grundspiel fand ich schon unterhaltsam. Hat jemand Doom Beta gespielt jetzt die Tage? Nee, irgendwie zu spät Beta vom auf? Wind bekommen. Okay. Leuchtet noch? Oder nee, geht heute zu Ende, ne? Ich hab's nicht. Ich hab mir nicht mal die Mühe gemacht, es zu installieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Doom ist für mich ein Singleplayer-Spiel, da bin ich nicht so ein Multiplayer-Mensch. Ich glaube, die haben den Multiplayer doch jetzt nur getestet, oder? Ja, eben. Achso. Rhubarb hat nur auch. Rhubarb meinte auch, es hat ihm gar nicht gefallen. Der war in der Closed Beta irgendwie. Ah, okay. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich das Spiel kaufen würde, dann eh nur für Singleplayer. Eben, ja, geht mir genauso. Ich wollte am Wochenende Overwatch zocken, aber die Server haben gestreikt. Was ist los mit den verdammten, weißt du, jedes Mal bei Release sind die Server total überfordert. Kannst du mir doch nicht erklären, dass sie damit nicht rechnen, oder? Die wissen doch genau, wie viele Exemplare sie verkauft haben. Eigentlich schon. Also ich finde es auch immer so irgendwie spannend, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass du mittlerweile nicht einfach random von Amazon irgendwelche Server dazu dir mieten kannst, innerhalb von 12 Minuten den hergerichtet hättest. Also, keine Ahnung. Ich denke, das ist schon einfach so eine Sicherheitsrechnung. Einfach, okay, wie viele kriegen wir? Wie viele kriegen wir sicher? Und es kann ja auch floppen. Ja? Also, ich mein, dann hast du den Scheiß da stehen und... Ich meine, League of Legends hat ja auch immer so Kartoffelsurfer, wo du dir denkst, so ein scheiß riesengroßes Unternehmen hat Server, die du keine Ahnung, die einfach die Kartoffelserver sind. Tja. Der Chris, wir haben Chris getriggert. Wir reden schon wieder über Games. Nee, wieso? Ich bin jetzt auch offizieller Konsole-Peasant geworden. Ich habe mir jetzt eine PS4 gekauft. Echt? Ja, zwar nur gebraucht. Und welche der beiden Spiele dafür spielst du? Ich bin der beiden Spieler, also ich habe mir jetzt dieses Dark Souls Spiel gekauft, weil ich war jetzt getriggert, das heißt, dass Anfänger damit nicht klarkommen. Leck mich doch am Arsch, ihr könnt mir alle mal richtig den faltigen Sack lutschen, wisst ihr das eigentlich, ja? Jeder Spasti, das regt mich so auf, Alter, weißt du, weil ich kann mir das Kackspiel an Release-Tag natürlich nicht kaufen, weil ich voll pleite bin, ja, und jedes Mal, wenn ich Steam anmache, unten rechts verkackten, blöden Fressen, weiß ich doch nicht, keine Ahnung, jedes Gruppe 15 spielt Dark Souls 3, ja, der und der spielt Dark Souls 3, ja, boah, ja, ich gehe nur noch wahrscheinlich offline. Nach einem Tag schon da, wo ich wahrscheinlich nie hinkomme oder so. Vor allem, pass mal auf, ich bin noch gar nicht fertig mit meinem Rant, ja, jetzt kommt auch noch der normalerweise, wenn wir über Videospiele reden, ja, der sich als erster ausklingt und sagt, ich bin immer raus, ne? Weißt du, kommt an und sagt so, ich bin jetzt ein Konsolenperson und ich habe mir Dark Souls 3 gekauft. Hä, Old Gamer? Wie gefällt dir das, Old Gamer? Weißt du? Das hab ich so nicht gesagt. Fuck, man. Das Schlimmste ist... Einser nochmal. Ja, noch schon? Wie viele... Pass mal auf, Alter, ich hab 1200 Stunden in Dark Souls 1, ja? Weißt du? Und 600 Stunden in Dark Souls 2. Spiel doch nochmal Dark Souls. Wie oft denn nochmal? Weißt du? Und das Schlimmste ist, ich bin in so Gruppen auf Facebook, ja, so Videospielegruppen, und die ganzen Fickfressen alle nur so irgendwie, wie findet ihr das Dark Souls 3 PvP? Ich hab keine Ahnung, Mann! Nerv mich nicht damit, weißt du? Und spoiler hättest die Scheiße dann schön. Ja, Schauder war so eine andere Geschichte. Ich gucke es ja wegen ihm und nicht wegen dem Spiel so, weißt du? Und das, weißt du, genauso auf Agent die ganze Zeit so, ja, Logiklücken in der Lore und so, weißt du? Und ich bin so, was? So, ich will mir das alles nicht spoilern, ja, und vermeide dann die Threads, ja, und jeder Hans Franz hat das Spiel und das, ich bin so neidisch, Mann. Aber was ich beim Schauder vor allem den Eindruck hatte, war, es sieht absolut genauso aus wie die letzten zwei Spiele. Da passiert nicht wirklich was. Also vielleicht grafisch schon ein bisschen besser, aber so Interface, Spiel, da sind die echt stur. Ist so gut. Ja. Ich finde es nur interessant, dass sich sowas so durchsetzt, weil inzwischen ist es ja echt ein krasses Massenphänomen geworden. Dark Souls. Oh. Ja, Old Gamer, ich glaube, ich kaufe mir das jetzt auch noch. Ach, fick dich doch verdammt nochmal, weißt du, man kannst du deine Knete lieber dir in den Arsch stecken, verdammt nochmal, weißt du? Aber jeder, der jetzt darüber nachdenkt, also da kann ich jedem nur raten, der einfach nur sagt, das kaufe ich mir jetzt, um Old Gamer zu ärgern, ich habe das zwar noch nie gespielt, aber egal, der soll sich das erste kaufen, ist günstiger und führt an den Stoff heran und... Ja, ich glaube nicht, dass das eine schlechtere Erfahrung für jemanden ist. Kauft euch bitte den ersten Teil. Kauft ihn euch. Wisst ihr nämlich warum? Weil ich euch dann nämlich invaden kann und euch den Schädel einschlagen. Ja? Ah, ich würde es mir nur kaufen, um Old Gamer zu triggern. Ich würde es dann nicht mehr spielen. Ja, ich mache das. Nein, Quatsch. Ab nächsten Monat spiele ich halt auch mit und so. Es ist ja nicht das erste Spiel, das ich mir irgendwie... Wochen nach dem Release kaufen konnte erst. Also. Ja, aber das ist bei mir da inzwischen eigentlich eine Politik geworden. Wenn ich jetzt sehe, was die für Preise ständig aufrufen für die neuen Spiele und so, denke ich mir, ja, viel Spaß, spiele es halt in einem halben Jahr, mein Backlog ist groß genug. Ja. Ja, ja. Aber was ich extrem gemerkt habe, ist, dass ich, seit ich das Dark Souls ein bisschen mehr gespielt habe, weil das habe ich ja vorher wirklich nicht angepackt, weil ich bin ja eigentlich so jemand, der nicht gerne arbeitet beim Spielen. Und dann musst du ja schon eigentlich immer konzentriert sein und so. Aber ich bin so viel besser in diesen ganzen anderen Controller-Fight-Games geworden. Batman Arkham oder sowas. Das ist der Hammer. Dafür ist das echt ein gutes Training. Dieses Timing und wo ich sonst gar nicht so mit zurechtkomme. Ich bin ja nicht so wirklich nicht mit dem Controller aufgewachsen. Eher Joystick und Maus. Und ja, also da war ich beeindruckt, wie sehr das dann doch wirkt das Training aus dem Spiel. Jetzt haben wir noch mal irgendwie kurz was aus dem Chat, sehe ich gerade. Poke Levi fragt jetzt noch mal über die Allison Rap, und zwar, ob jemand Links zu verbindungsfähig von Nintendo hat, zu ihrem, also quasi, ob sie irgendwie da Einfluss auf die Location von Fire Emblem hatte. Auf die Location? Ja, die hat die Übersetzung gemacht. Also nicht allein im Team natürlich, aber sie war da, glaube ich, bei Treehouse gewesen, und Treehouse macht Lokalisationen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie direkt beteiligt war. Also sie war auf jeden Fall Teil des Teams. Also ich will ja da jetzt auch nichts anlassen, aber ich dachte, dass sie da schon mit bei dem Fire Emblem Ding mit dabei war und auch ziemlich herablassend sich geäußert hat. Ja, klar, sicher, das hat sie selbst geschrieben auf Twitter. Also. Ist sie halt, diese ist ja Public Relations bei Nintendo gewesen. Also ist sie, warte mal hier, Product Marketing Specialist at Nintendo of America, specializing in Public Relations and Communications. Also habe ich eher das Gefühl, dass sie für Treehouse die Promos gemacht hat. Weiß nicht, ob sie da wirklich dann. Ich meine, sie hat gesagt, sie war Teil des Teams. Ich versuche jetzt natürlich erstmal zu finden, sonst heißt es wieder, der Old Gamer zieht sich irgendwelche Sachen aus dem Arsch, aber including Xenoblade Chronicles, das kann sein. Mann, das... Muss ich jetzt wirklich Kotaku lesen dafür? Kotaku in Action. Ja, auf jeden Fall hat sie die Übersetzung verteidigt. Ja. Aber ich muss jetzt nochmal genau gucken, ob sie selbst geschrieben hat, dass sie Teil des Teams war. Ich habe das nämlich jetzt hier nicht gespeichert oder so. Na gut, dann sag ich mal, genieß die Info mit Vorsicht. Aber sie hängt da auf jeden Fall irgendwie mit drin. Ja, also ich meine, dass so ein Team, dass, wenn sie im gleichen Büro arbeitet und die PR für die Leute macht, dass sie das auch beeinflusst. Und dass sicherlich sie da auch, sie hat ja ihren Aktivismus auch nach außen getragen und dass sie sich da sicher auch für Sachen eingesetzt hat, da kann man eigentlich ziemlich sicher von ausgehen, würde ich sagen. Aber ob sie jetzt wirklich gesagt bekommen, Madil, setz dich an den Brockentext und mach was draus. Kann die Japanisch? Ist auch noch die Frage. Das müsste man eigentlich mal wissen. Da wüsste ich es genau. Okay, also sie war auf jeden Fall auch die Ansprechpartnerin, ne, zu Fragen dieser Localization. Das war so ihr Steckenpferd. Steht hier auf IGN. Spokesperson for Nintendo's Treehouse Group, the team that was responsible for localizing the Japanese game to American audiences. While she was only a spokesperson and likely had zero to say in the group's localization efforts, she was one of the more visible members of the team and became the target of internet trolls, steht in der Tech Times. Gut, okay. Ja, dann war sie quasi nicht an der Übersetzung beteiligt, sondern war die Ansprechpartnerin für das Team. Ja, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, praktisch halt Werbung, Kontakte, Public Relations dafür sorgen, dass das halt auch dementsprechend gewürdigt wird, dass was weiß ich, Eurogamer darüber berichtet, dass das gerade lokalisiert wird, das und das Spiel und solche Sachen wird sie gemacht haben. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch vernetzt in dem Haufen. Ne? Weil diese bunt gefärbten erkennen sich ja immer an ihren Riten und Gebräuchen relativ schnell, denke ich. Ich stelle mir das ganz komisch vor, wenn auf so einer Messe, ob bilden sich dann da so Lager, vielleicht. So Nester aus bunthaarigen Hipstern und komischen Menschen und die anderen treffen sich in der anderen Halle oder wie läuft das? Jetzt bin ich verwirrt, hier unten beim IGN-Artikel steht noch, dass sie halt an Legend of Zelda Majora's Mask 3D und Bayonetta 2 mitgearbeitet hat. Rap worked on many games from the company's portfolio, including The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, Bayonetta 2 and the upcoming role-playing game Tokyo Mirage Sessions. Was auch immer das heißt. Mit dabei. Ist ja auch ein breit gefächerter Begriff. So, warte mal, was steht denn hier? In ihrem LinkedIn steht Wrote, edited, reviewed marketing materials, developed game briefs, key messaging, monitored campaign plans, supervised and appeared in TV and other video spots, demonstrated games, product marketing lead, und dann kommt eine Liste von Titeln, wo sie halt Produkt marketing lead war. Und dann kommt noch Produkt-Marketing-Backup. Also hier steht nichts von, hier steht nichts davon, dass sie auch irgendwie an der Übersetzung beteiligt war in ihrem LinkedIn. Gut, dann war ich da falsch gelegen. Featured Blogger, okay. Aber von Japanisch lese ich jetzt hier auch nicht. Ah doch, da. Japanese Language. Ja, also sie könnte schon durchaus Einfluss genommen haben, ist aber von ihrer offiziellen Funktion nicht abzuleiten. Naja, sie wird auf jeden Fall eng mit dem Team zusammengearbeitet haben. Also da ist doch die Verbindung, wenn du eine haben willst. Ne? Ups. Ich ziehe den Stecker raus. Ja, okay. Ich weiß nicht, ist auf der Insert Moin Seite nochmal was passiert, wenn man die letzte Woche und die letzten Wochen nochmal irgendwie. Was willst du denn jetzt? Ich habe doch schon gerantet. Ich war jetzt gerade mal so. Hast du eine Reaktion zum Rainer gehabt oder was? Ich hatte jetzt gedacht, ob sich noch was entwickelt hat oder so, aber. Ach, keine Ahnung. 212 Kommentare. Interessanter Cast zum Thema Sexismus. Da habe ich jetzt schon Angst. Ja. Vom 17. April auf ein Bier. André Peschke und Jochen Gebauer haben einen Cast über Sexismus Blizzard Nintendo gemacht. Den können wir uns ja mal für nächste Woche vornehmen. Oh mein Gott. Ach, da geht es dann wieder um die Pose und keine Ahnung. Aber okay, warum nicht? Man kann ja mal reinhören. Es geht um den Fall Allison Rapp. Doch jetzt, okay. Sarkisian wird wohl auch genannt, ich lese gerade in den Comments hier. Also es ist eigentlich nur ein Comment. Es ist so... Meinst du, ich rieche schon wieder so... Dass die Leute, die ihre Spiele unzensiert haben wollen, vermutlich einen der größten Japan-Nerds bei Nintendo of America um den Job gebracht haben. Und vor allem selbst danach nicht aufhören, sie und ihre Familie zu verfolgen. Ich glaube, das ist ein ganz schlimmes Hitpiece. Ja. Also, ich sag mal so, Ich bezweifle bis heute noch, dass Gamergate einen wesentlichen Anteil daran hatte, weil im Endeffekt war, glaube ich, nur irgendwie, ich weiß nicht, diese Bilder sind ja dann auf ihrem Twitter-Account auch getweetet worden und so. Und natürlich gab es Leute, die ein bisschen mehr nachgeforscht haben, aber im Endeffekt war das ja eben genau das Ding, weswegen die entlassen wurde. Ja. Klar, sicher, die offizielle Erklärung war halt wegen einem Zweitjob, ja. Aber ich meine. Ja, das war doch sie, die behauptet hat, das wäre. Hat sie nicht diesen Link zu GamerGate hergestellt? Ja. Also sie eigentlich. Versucht am Anfang. Genau, also ich habe auch öfters mal dann, weil mich das interessiert hat, in den Hashtag von GamerGate geguckt und im Endeffekt wurde der Zusammenhang hergestellt von ihr, ja, weil sie das halt eben behauptet hat. Aber Bei Nintendo. Kein Proofreader da sitzen. Ja, bei okay. Nintendo. Hey, guck mal, da kannst du für den Patreon spenden. Patreon mit großem A. Das scheint eine andere Seite zu sein. Also sehr, sehr lektoratsmäßig sind sie nicht dabei irgendwie. Naja. Aber wenn ich das schon lese, ey. Im Lager der Social Justice Warriors und Male Rights Advocates vorbeizuschauen und den Versuch unternehmen, die Aufregung nachzuvollziehen. Ach Gott. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso die sich aufregen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ja, also vor allen Dingen die Aufregung. Welche Male Rights Advocates haben sich denn über Alison Rapp aufgeregt? Ja, freue ich mich auch gerade. Wahrscheinlich einfach, man wurde wieder gesagt, Gamergate sind die Bösen und Gamergate ist ja auch gleichzeitig Male Rights Activist und Trump-Supporter. Ja, ich kann dir genau sagen, wie die das hinstellen werden. Die werden es so hinstellen, dass sie sagen werden, ja, da sind diese Leute und die haben ein Problem damit, dass sie eine Sexarbeiterin ist und dergleichen und bla bla und sie ist eine Frau in Tech und sie fühlen sich deswegen in ihrer Vormachtstellung gefährdet und das ist eine übliche Humbug halt. Und so werden sie das hindrehen. Ja, weil den Leuten denn auch unzensierte Spiele weniger wichtig ist, dass irgendeine x-beliebige Frau gefeuert wird. Das ist einfach so eine hirnrissige Logik. Also, keine Ahnung. Also, der Kommentar ist Gold, ne? Ich denke aber, dass sich Gamergate und die sonstigen Typen, die sich sofort angegriffen seinen, sobald irgendwo eine Frau auftritt, Spielern und der Spieleentwicklung langfristig schaden können. Alter Schwede, ey. Was ist denn das? Hast du deinen Arsch gehabt, Kommentar? Deinen Kopf gehabt in deinem Arsch, Kommentator, die letzten 2 Jahre. Es tut mir leid. Die hat ihren Kopf in solchen Podcasts gehabt. Und dabei in ihrem Arsch mit dem Radio, mit dem Lautsprecher zusammen. Ey, sorry, aber wer so eine Grütze nachbetet, dass sonstige Typen, die sich sofort angegriffen seinen, sobald irgendwo eine Frau auftritt. Fuck you, echt. Da platzt mir echt der Kragen. Wir haben bald 2 Jahre diesen Blödsinn und der erste Kommentar darunter. Ja, das sind halt eben die Leute, die kennen sich nicht aus, die haben noch nie in den Hashtag geguckt und hören halt eben solche Podcasts, weil wenn sie nämlich wenigstens einmal in den Hashtag geguckt hätten, wüssten die, Gamergate haben gar keine Angst vor Frauen. Im Gegenteil, so Leute wie Mercedes Carrera werden mit offenen Armen empfangen. Aus offensichtlichen Gründen. Nein, Quatsch. Aber, ja, gut, weißt du, das ist ja auch eine Grasserin, ne? Das haben wir ja schon über Radio Fritz gehört. Was? Einer von euch sich das Video angeguckt, wo sie das Märchen vorliest? Nee, habe ich nicht. Das ist... Ich fand das irgendwie so ASMR, echt jetzt Mercedes, Mann. Echt. Ich fand das aber lustig. Es ist ein schönes Video. Also sie ist echt ein sympathischer Mensch, ist unglaublich. Ja. Na gut. Also jetzt auch ganz an dem ganzen anderen Kram vorbei. Ist schon beeindruckend, finde ich. Ja. Ich mag die Videos, in denen sie rantet. Das ist so, da kann ich mich reinversetzen. Keine Ahnung. Ein bisschen. Das Ding ist halt, das Geschlecht von Leuten, die in der Videospielbranche arbeiten, ist erst wichtig geworden, als Feministinnen aufgetaucht sind. Wow. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Ja, ist auf jeden Fall der übliche Scheiß, ne? Also, wenn man da nur jedes Mal irgendwie einen Cent für gekriegt hätte, für jeden bekloppten Talking Point, der da zum 1000. Mal wiederholt wird. Ich glaube, ich schreibe eine Mail und lade die mal zu unserem Podcast ein. Das wäre cool. Wen jetzt? Peschke und Gebauer. Ja, aber dann werden sie doch überall die Plattform, weil man darf doch benutzen. Oh ja, stimmt. Mit Gamergeltern redet man aber nicht. Das hast du vergessen. Ja. Aber wir sind doch Weltraum. Ah, ich müsste mal gucken. Also den Peschke, mit dem habe ich ja einen längeren Mail-Austausch gehabt, als Gamergate losging. Mhm. Vielleicht wärme ich das einfach mal auf und guck mal, ich frage ihn einfach mal, warum er nach fast 2 Jahren immer noch so einen uninformierten Scheiß redet. Also ich muss mir erstmal das Ding anhören, aber der Kommentar deutet ja darauf hin. Ja, weiß ich nicht. Also ich sag vielleicht, mal so, wenn der... Vielleicht fühlt er sich ja dann in seinem... Ja, so nach dem ja Motto, okay. Aber guck doch mal, ne? Du hast ja gerade gesagt, nach 2 Jahren hat er immer noch so ein uninformiertes Bild und das klingt für mich schon wieder so nach, der hat gar keinen Bock, sich da richtig mit auseinanderzusetzen. Also warum zum Teufel sollte der jetzt sonst in den Stream kommen? Ja? Wenn das machen würde, wäre schon geil so. Ja, ich meine, gut, wir sind jetzt halt immer, ja, ich möchte das jetzt nicht als Echokammer betrachten, aber wir sind ja schon... Ja, wir ziehen im Strang, sagen wir mal so. Ich ja. glaube bei ihm nicht, dass er uns hier groß baiten würde oder so, weil ja. ich glaube, aus der Richtung ist er eher nicht. Aber auf der anderen Seite wird da auch wieder viel so nach dem Motto, so, ja, jetzt muss ich auch mal was sagen, so, ja, ihr Männerrechtler, tralala, tralala, blablub, na, also... Ja gut, aber man kann ja wirklich auch eine Diskussion, eine sachliche führen, man muss sich ja nicht auf solche Sachen einlassen, aber, ja, aber das ich ja genau fände es toll, denke, wenn mal jemand, der das Gegenlager vertritt... Müssen wir uns schon, wir müssen uns ja schon drauf einlassen, weil die ja mit solchen Sachen dann um die Ecke kommen und dann... Ja, aber das kann man ja... Den das kann man Partner ja gegen anreden und die sagen dann so, ja, nee, ist aber so... oder ich soll mich distanzieren von 1000 Dingen oder weiß da gar nicht, warum? Was denn, eben, also. Also so richtig. Ich wollte jetzt auch nur nochmal sagen, ich weiß ja nicht, ob das irgendjemand von den Leuten hört oder so, aber es soll jetzt auch nicht so sein, dass ich irgendwie sage, der Oldgamer möchte das aber gar nicht, obwohl er selber immer nach Diskussion schreit oder so, das ist gar nicht. Ja. Also jeder, der, das haben wir auch öfter schon gesagt, jeder, der eine andere Meinung hat wie wir, der uns die Meinung geigen möchte oder der einfach mal argumentieren möchte oder, keine Ahnung, sagen möchte, das und das und das seht ihr falsch, weil deswegen und deswegen. Der ist herzlich eingeladen in den Stream, weil jetzt, mal ehrlich, wir liegen auch nicht immer richtig. Ja, naja. Also das kann ich nicht so unbedingt unterschreiben. Also jetzt das mit der Einladung, das kann man richtig liegen. Also ich sehe das hier schon so, weil es ist doch so, die Leute haben doch alle ihr komisches, beschissenes Forum. Die haben ihre komischen Podcasts, die haben ihren komischen Kram. Wir unterhalten uns hier wenigstens und ich sag mal so, wir sind ja jetzt nicht irgendwie so die Medienklicke, die sich hier gegenseitig schillt, so wie die ganzen Typen. Ne? Wir kommen alle aus unterschiedlichen Räumen, so wir können uns überhaupt nichts irgendwie zustecken oder so, weil wir ja schon alleine nicht in der gleichen Stadt wohnen oder also jeder von uns, hier ist ja auch so ein Kommen und Gehen, ne? Also jeder, der hier Bock hat, mitzumachen, der macht hier mit und wenn er dann nach 2, 3 Streams oder so keine Lust mehr hat oder nach einem Jahr oder so, dann steigen die Leute halt wieder aus und ist auch alles in Ordnung. So, das ja, ist eine gute Nummer schon alleine. Und deswegen lehne ich halt eben auch diese Behauptung, dass wir hier ganz genauso wären wie alle anderen, die lehne ich auf jeden Fall strikt ab, weil das ist ein interessanter Unterschied zwischen uns und diesen Heinis da. Was meinst du denn jetzt? Hab ich doch gar nicht gesagt. Ja, also ich habe gesagt, nicht Echokammer, sondern halt irgendwie so, wir haben ein gemeinsames Interesse, so ein grundlegendes, sonst hätten wir den Stream nicht, ja. Aber klar, ich weiß, dass es natürlich auch genug Raum ist, um sich auch mal gegenseitig zu widersprechen. Ne? Ich meine, vor 2 Streams oder so, da habt ihr mich auch getriggert mit eurer Sache, was ist Satire und was ist Meinungsfreiheit und so, ja. Kann passieren, klar, weil wir nur mal Individuen mit eigener Meinung sind und so. Aber ich sag mal, grundlegend haben wir ja schon das Interesse, dass wir so ein bisschen gegen diese progressive Quatsch strömen, Gegenströmen und so. Und das ist ja auch so ein Grundkonzept von dem Stream. Ja, deswegen brauche ich ja auch nicht jeden hier irgendwie reinholen, der irgendwie meint, er muss eine Runde rumbeten. Ja, komm, you can't handle the banter. Ja, wovor hast du denn Angst? Wovor hast du denn Angst? Ja, was heißt Angst? Guck mal, ne? Meine Zeit guck mal. Einer deiner Kritikpunkte ist doch auch, ja, die sind in ihren Echokammern, klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und deren Meinung wäre niemals auf den Amboss der Wahrheit gelegt, dass mal jemand abklopfen kann und so. Ja, die kommen ja, von ihren Unis, von ihren Blogs und so weiter und so fort. Und das Einzige, was sie gegenseitig machen, ist sich bestätigen. Ja, guck mal, da musst du doch auch... Was jetzt gerade gewesen, so wie dieser Gedankengang dahinter ist. Und jetzt hast du hier so einen Typen sitzen, der dich die ganze Zeit fragt, warum du so ein Männerrechtler bist und was du dann jetzt für ein Problem damit hättest, dass Frauen irgendwie in den Spielen da mehr irgendwie unterkommen oder so ein Zeug. Und da bist du dann der Meinung, dass das eine Diskussion ist? Ich sehe das halt nicht so und ich will meine Zeit... Ja, aber das kann man doch entkräften, solche Sachen. Also darum geht es mir ja eigentlich. Wenn mir jetzt jemand sagt, aber ihr habt Angst davor, dass Frauen ins Spiel gehen, dann lache ich ihn aus und dann erkläre ich ihm, warum das nicht so ist. Und das kann ich, also ich mache einfach mal meine Steam-Bibliothek auf und dann gucken wir mal, ob ich Angst vor Frauen habe. Ja, das wäre schön, wenn das so funktionieren würde, aber dafür... Ja, aber das... Wovor hast du denn Angst? Nein, ich habe keine Angst. Ich habe nur diese ganzen Streams alle schon gesehen mit der Pixel Jenny und diesem ganzen Kram und diese Leute, ich weiß halt, wie die operieren. Ne? Die kommen dann rein, stellen die ganze Zeit ihre Fragen, beantworten jede Frage mit einer Gegenfrage und versuchen, dich irgendwo hinzubringen. Ja, oder bei der Peschke zum Beispiel. Also ich hätte jetzt auch nicht jeden eingeladen, weil... das war ja gerade das, wo ich jetzt nur gerade dran aufgesprungen bin, dass halt eben Oldgamer gerade gemeint hat, jeder ist hier willkommen. Und das ich denke, der Oldgamer meint damit, jeder ist hier willkommen, der zum Beispiel sagt, hier, ich habe ein Thema, über das ich vielleicht mal sprechen wollte, ist das was für euch? Oder ich würde gerne zu dem und dem vielleicht, wenn ihr da mal wieder was macht. Und wenn man sieht, dass das jemand ist, der wirklich diskutieren will, dann kann er auch die Gegenmeinung einnehmen. Ich glaube, das wollte Oldgamer ausdrücken. Also er wollte auch, ja, im Teil. Also ich meine, ich würde gerne mal jenseits von Blocklisten mit Leuten der Gegenseite reden. So, ja. Weißt du, das ist halt immer... ja, klar, sicher ist es sehr müde, das weiß ich auch. Ich habe ja auch solche Gespräche schon mal gehabt und so, weißt du, ich habe halt immer noch die Meinung, dass halt, wenn man selber sagt so, ja, die sind zu feige, ihre Meinung zu verteidigen, darum wird geblockt, da sollte man doch selbst auch dazu bereit sein, dass man, oder das wenigstens anbieten zu sagen, irgendwie, ja, pass mal auf, ihr findet uns scheiße, kommt in den Stream, sagt uns das, dann haben wir ein Gespräch darüber, ja, würde ich jetzt sagen. Ja, nee, aber die sagen uns ja, dass sie uns scheiße finden. Das sagen sie uns ja alle naselang. Und wir haben ja auch kein Gespräch darüber, aber wenn wir das Gespräch mit denen darüber haben, dann sagen sie uns danach, dass wir immer noch scheiße sind, dass wir gefälligst aufhören sollen, sie so böse zu behandeln. Mit diesem, wie hieß der Typ, Richter und diesen ganzen Leuten da irgendwie, was habt ihr so heim, was ihr mit mir gemacht habt? Kommt er jetzt an und sagt Entschuldigung und tralala. Ja, also mir wäre es eigentlich lieber, also ich würde mich mit diesen Leuten lieber zoffen, vor Publikum quasi, was uns nicht unbedingt gesonnen ist und wo irgendwie von vornherein klar ist, dass man da reden kann. Mhm. Und quasi eher halt eben so debattenmäßig, wo man sich dann nicht gegenseitig anredet, sondern sozusagen mit einer dritten Person. Das fände ich produktiver. Das ja, würde man braucht einen richtigen Moderator, also der dann auch weiß, wie man moderiert. Ja genau, weil dann hast du nämlich da eine Redezeit, wo du dann das alles entkräften kannst und die Leute haben ihre Redezeit, wo sie ihre Talking Points ablassen können und dann kannst du es halt eben wirklich entgegensetzen. Das ist dann anders, als wenn du diese ewige Gebete mit diesen ewigen Fragen hast. Warum hast du Frauen, Chris? Genau. Nein. Ja, dann sag ich, ich hasse keine Frauen. Dann sagst du als nächstes so, ja, aber hier, da und da, was ist denn da und damit? Und dann sage ich, ja, da habe ich nichts mit zu tun. Ja, aber was Gamer geht, ist doch hier, warum, wie, dies, das, jenes. Also dein Avatarbild erzeugt ja schon von Hypermaskulinität. Und ich meine, deine Stimme, die ist auch schon etwas tiefer. Da würde ich drauf schätzen, dass du erhöhten Testosteronspiegel hast. Plus so ein Avatarbild, also da musst du ja ein Unmensch sein. Also guck dich doch mal an. Nein, also auf meinem Avatarbild sind Satyre abgebildet. Die sind doch, glaube ich, irgendwie so eine zwischen... Twitter-mäßige Sache oder sowas, ne? Sowas Ungeschlechtliches. Nee, Satyre sind eigentlich eher sehr geschlechtlich. Sehr geschlechtlich, auch gut. Ich dachte, dass das Dionysus bei dir wäre. Ja, das ist Dionysus in der Mitte. Ha! Ich weiß was. Ich fühle mich jetzt toll. Ja, das ist der Gott, den ich euch hier verkaufen will. Legt euren Islam und euer Christentum ab und folgt dem einzig wahren Gott. Ja, der Gott des Weines, der hatte doch auch sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen, wie irgendwie 50 oder 60 andere Religionen vor Jesus. Jesus gab es wahrscheinlich auch, also von daher. Das schon. Ja. So viel zu Jo. dem Thema. Jo. Ja, ich wüsste sonst auch nichts mehr. Ja, wir sind ja auch schon an einem Punkt, wo man fast sagen könnte. 2,5 sind ja schon wieder rum, ja. Passt doch Eben. gut. Pensum erfüllt für eine Woche. Ja. Ausstempeln. Ich Nach glaube, ich Hause auch schon gehen. so, oh, ey, fertig mit der Scheiße, verfickte Kacke, jetzt bin ich endlich hier mit dem Mond raus. Nee, ja, also was wir auf jeden Fall noch machen sollten, wäre, ich weiß nicht, ich habe jetzt geschrieben, dass keiner von uns das Interview über Social Authority gelesen hat. Authority, Autopsie. Oder liege ich da falsch? Hatte da jemand irgendwie einen Blick drauf geworfen? Auf das Raffletot-Video, nee, aber das habe ich mir auf die Liste geschrieben, auf jeden Fall. Ja, cool. Dann machen wir dann auf jeden Fall nächste Woche nochmal einen Nachtrag zu, weil das wird ja jetzt recht interessant, vor allem wenn da noch die Quinn mit drin hängt und so und wenn sich irgendwas davon als wahr bewahrheitet. Ich meine, ich glaube denen gar nichts, Eben. aber mal gucken. Ich meine, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, also von daher. Also das gilt nicht irgendwie der Feind meines Feindes ist mein Freund, aber es gilt auf jeden Fall, wie immer, Popcorn nehmen und zugucken, wie sich die Feinde gegenseitig zerfleischen. Wenn Ich sich muss das ja bringt. ehrlich gesagt schon ein bisschen drüber lachen, so, ne? Weil ich meine, natürlich kann die Linke nicht, heutzutage kann die progressive Linke nicht ohne Feindbild existieren, weil was passiert? Ja, sie zerfleischen sich gegenseitig. Und diese Social Autopsy-Geschichte war für mich wieder, ja, keine Ahnung, war genau das halt wieder, ne? Ja. Für mich kam das so vor, irgendwie, ja, du hast in meinem Gebiet Drogen vertickt und darum brechen dir die Kniescheiben so, ja? Genau. Das ist auf Online jeden Fall Harassment und Cyberbullying ist mein Gebiet. Hast du es verstanden? ein Ja. Ja. Ich bin vor der Mutter. Und wer bist du, du kleiner Fisch? Okay. Ich bin Cyborg. Ich bin ein Cyborg. In the year 1984, a cyborg was made to filter all the communication in the Internet. Ja, okay, egal. So. Zoe-Bot. The Zoe Bot. Kann jetzt mal bitte jemand Carpenter Blut oder Kawinski anschmeißen? Bau, bau, bau, bau, bau. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen. Was? Ich höre ja fast so Metal, aber ich finde diesen New Retro, das Zeug finde ich mega gut, ey. Carpenter, Carpenter, Carpenter, Carpenter, lest mehr Carpenter, schaut mehr Carpenter, hört mehr Das auch. Carpenter. Die Weltraumwaffen werden Ihnen präsentiert von Carpenter. Disclaimer, wir Ist sind die ein Fan von Carpenter und haben uns vor Klapperschlange, kurzem das Buch des Blutes gekauft. zwei in der Grabbelkiste für 2,99 mitgenommen. Mainstream-Kack. Ach, du bist so ein dreckiger Hipster, Rubab. Weißt du, echt mal ohne Witz. Ja, den ganzen Tag ist er auf Twitter und guck dir mal meine durchsichtige Vinylschallplatte an. Ja, die ich mir nur zum Rumzeigen gekauft habe, weil ich kann die nicht abspielen, denn dann würde die im Wert vermindern. Ja. Nein, komm. Heute wird jeder angepisst. Jeder wird angepisst. Der Robert spielt, glaube ich, auch Dark Souls 3 jetzt, ne? Jetzt willst du noch richtig triggern. Okay. Oh, der Hund guckt schon irgendwie so, weißt du? Nee, ich lass mal lieber. Warum müssen wir schon wieder den Mach Untergang den Stream jetzt aus, verdammt nochmal. Ja? Okay, alle verlassen den Raum. Hier. Und Affe. Caps Lock, Chris. Fegelein spielt Dark Souls 3! Fegelein!